luchando, buscando el fin, llega el agua de Marte, donde mi sol se estrella de la agua, agua y manda agua. Aló. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Mann, Kinder! Wir müssen jetzt schon wieder eine Sendung machen hier. Also Icke, nee, ihr! Gebt euch mal Mühe! Ruft mir hier schön, na macht er ja. Naja. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienlichen Hinweise geben können, Sendung. Telefonnummer. Vorbei. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Sendung, hallo. Hallo, guten Abend. Schach. Ja, wie geht's dir? Naja, Sendung. Wie geht's mir? Wow. Wieder was getrunken. Na, für dich ist es, was heißt wieder was getrunken? Für dich ist es ja Unterhaltung. Für mich ist es Arbeit. Das muss man irgendwie auseinanderhalten. Kann ja sein, dass ich hier irgendwie irre gute Laune rüberkomme. Ist aber nicht der Fall. Kommst du auch. Bin ich gut gelaunt. Das merkt man. Das ist richtig. Schicht im Schacht. Nee, ist eben nicht Schicht im, na doch, oder? Aber Schicht im Schacht ist eigentlich mal Ende, oder? Jo. Aber ist ja nicht Ende, ist ja gerade Anfang. Was ist ein Gegenteil von Schicht im Schacht? Schacht im Schicht. Nee, Quatsch. Na, so ein Blödsinn kann ich mir selber ausdenken. Da brauche ich jetzt nicht Anrufer zu. Die Sonne geht auf. So, Ofenlied. Guten Morgen, lieber Ofen. Das war ja ausgeschrieben hier, dass das mal gecovert wird. Haben mich irgendwie müde zwei oder drei Versionen erreicht. Das ist eine Schande. Ja, erst melden sich so viele. Das ist Schande. Ich finde, das Kinder covert das. Vor allen Dingen, man kann sich eben auch runterladen. Im Internet unter www.technikdesglücks.de. In einem Wort, Technik des Glücks, Glück mit UE statt Ü. technikdesglücks.de. Da kann man es runterladen. Den Song. Das ist doch toll. Da kann man sich den runterladen, genau anhören, die Noten rausschreiben, die Harmonien rausschreiben und da eine schöne Punk-Version machen. Eine schöne Death-Metal-Version. So einen schönen Dub-Reggae-Dings da. Eine Version hast du schon geklickt? Und Techno, sag ich nicht. Sag's nicht. Nein, sag ich nicht. Ich sammle jetzt erstmal bis Kinder, covert das mal schön, macht ein MP3 raus, schickt das an kuttner@kuttner.de, da erreicht mich das dann. Und ich freue mich und schon wieder ist eine Sendung gerettet. Und es ist nicht leicht, mich zum Freuen zu bringen. So, Freundchen, wer bist denn du überhaupt? Ich bin der Robin. Robin? Ja. Du suchst einen Gesprächspartner, wa? Nö. Ja, warum rufst du denn dann an hier? Na, weil du einen Gesprächspartner suchst. Ich suche keinen Gesprächspartner. Ich suche überhaupt gar keinen Gesprächspartner. Mir steht's bis hier. Ich habe null Bock auf Future. Mir auch. Das ist meine Generation, die Null-Bock-Generation, die No-Future-Generation, die Atomtod-Generation. Wo lebst du denn? Die SS-20-Generation, die Pettingstadt-Pershing-Generation. Und deine Generation ist Schaffe-Schaffe-Häuslebauer, Rentenversicherung, Riester, Hartz IV, 1-Euro-Job. Sowas. Wie alt bist du denn, Robin? Boah, 16! Ich wär verrückt, mein lieber Scholli. Das ist ja wirklich eine größere Gefahr als wahrscheinlich viele andere ansteckende Krankheiten. Die 16-Jährigen, die breiten sich aus wie die Pest. Und immer wachsen neue 10, 11, 12, 13, 14, 15-Jährige heran, deren einziger Ehrgeiz darin besteht, 16 zu werden und dann hier anzurufen. Ist das schrecklich? Die sollen erst ja nicht anrufen, das ist ja grausam. Und die anderen, die 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 sind, die sind praktisch wie 16-Jährige. Brrrr. Ein Stück schlimmer. Brrrr. 16 Jahre blondes Haar. So. Robin, du hast ja nichts zu sagen, nichts beizutragen. Was soll ich denn so? Naja, irgendwas beiträgnerisches leisten hier. So eine Sendung, die läuft doch nicht von alleine. Das geht doch nicht nur damit, dass ich hier sitze. Sonst red ich wieder alles voll und dann rufen wieder Leute an und sagen, guck mal, du quatschst zu viel. Schwupp. Schon wieder bin ich im Brandmarkt. Je hier mit einem schweren Vorurteil quasi markiert durch die Welt. Das ist nicht schön. Was hast du denn heute vorgehabt, Tolles? Nichts, was? Ja, nichts. Irgendwie möglichst, mit möglichst wenig Aufwand eine möglichst tolle Sendung zu machen. Ja, Fresse, wie immer. Ja, was mir möglicherweise gelingen wird, ist wenig Aufwand. Ja. Na, da bin ich mir aber auch nicht so sicher. Das fängt schon wieder, wenn man hier so eine Kunden, möchte ich jetzt mal sagen, so eine Kunden wie dich hat, dann muss man gleich wieder aufwenden. Ich stelle jetzt mal einen Gesprächspartner, wenn du dich mal mit ihm unterhalten kannst. Hallo Gesprächspartner, wer bist denn du? Litschi. Naja, das hat ja wieder nichts gebracht. Hallo Gesprächspartner, wer bist denn du, potenzieller Gesprächspartner? Ja, hallo, ich bin Christian. Christian, hier ist der... Christian, hier ist für dich der Robin. Hallo Christian. Hallo Robin, hallo Christian. Ein Spitzengespräch. Ja. Scheint hier zu entstehen. Die Hörerschaft sitzt mit den roten Ohren, Schweißperlen auf der Stirn, hoffnungsfroh geweiteten Augen vor ihren Radiogeräten. Man kann ja auch kein Wort sagen, weil du die ganze Zeit labert. Gespräch, nimm denn deinen Lauf. Robin und Christian, spreche! Das hat gestern Abend gelernt. Spreche! Was? Hast du auswendig gelernt? Habe ich gestern Abend gelernt. Spreche! Bei was? Ich habe mir Kurt Krömer gestern angekickt. Kurt Krömer, der war lustig. Der hat immer Spreche gesagt zum Beispiel. Das fand ich total spitze. Stimmung! Nee, Stimmung hat er nicht gesagt. Robin, spreche! Christian, spreche! Ja. Spreche! Ja, ich spreche schon. Mann, ja, ey, da kommt aber nichts von euch. Und? Kinder, Lost Generation hieß sowas. Das war aber schon wieder noch vor mir. Ja. Aber es kommt heute quasi wieder. Lost Generation. Was ist denn vor dir? 1890? Komm. Ich sitze hier immer noch am Hebel. Kuttner ist die DDR-Generation. Jede Impertinenz. Ich bin hier die Trümmerfrauen-Generation, die das Land wieder aufgebaut hat. Ja. Und dafür gesorgt hat, dass ihr euch hier heute... tendenziell übergewichtig vor euren Fernsehern rumsuhlen könnt. Ja, ich habe mal eine Frage zu dem Lied, was du vorhin... Frag Christian. Ja. Nee, frag Robin. Robin, kannst du Russisch, Robin? Russisch? Der kann überhaupt gar nicht. Robin, kannst du Kopfstand? Ja, du kannst kann nicht Kopfstand. Mal Kopfstand. Soll ich machen? Ja, mach. Aber will ich hören. Ja, ich go. Und dann sprich bitte, Robin. Das klingt nicht wie Kopfstand, oder? Nee, ich glaube nicht. Nee, der hat uns hier auf die Warteschleife gesetzt. Ja. Unterhält uns mit debilen Melodien. Ja, die fallen mir auch nicht so. Die wahrscheinlich... Mann, da. Ja. Wahrscheinlich selbst komponiert. Denkt, das funktioniert ja als Kopfstand. So, letzte Woche. Was haben wir letzte Woche gemacht? Hast du schön aufgepasst? Hausaufgaben, haben Hefte raus, Klassenarbeit. Was haben wir los? Christian, voll zur Tafel. Was war das Thema letzte Woche? Da wolltest du eine Umfrage starten, aber die hat dann wohl nicht ganz... Nein, überhaupt gar nicht. Da habe ich dann doch da ziemlich klar dezidiert was gemacht. Ja. Was denn? Ach Gott. Mann, sag mal, ich verfall gleich wieder in so einen aggressiven Ton. Ja. Trotzdem ich im Grunde so charmant, tut mir leid, so sensibel, so ein... Konnte ich leider nicht... Lebt der andere wieder noch, Robin? Hä? Robin? Das ist ein... Das soll ein Kopfstand gewesen sein? Das hat piep, piep, piep, piep, piep, ja, piep, aber piep. Ich habe eine Taste von dem dämlichen... Ja, jetzt machen wir mal Kopfstand ohne auf die dämliche Taste. In deiner Dämlichkeit. Ja, des dämlichen Telefonzuhörer. Ich hab schon gesagt, du kriegst die Gerichtsvorladung dann auf deinem Schreibtisch. Was, wofür denn? Wofür eine Gerichtsvorladung, bitteschön? Beleidigung die ganze Zeit. Wieso denn Beleidigung? Ne, ach, du beleidigst. Na ey, dann hier mal. Beleidigung, also. Du kannst zur Polizei hin, zum Rechtsanwalt, zum Notar und sagen, da hat mich jemand als dämlich bezeichnet. Ja, und den... Ja, und du wirst von allen, richtig, können wir ihnen ja noch schriftlich geben, wenn sie wollen, hören. Du. Und dann läufst du mit dem Zettel rum, da steht dann drauf, notariell beglaubigt, Robin ist dämlich. Ja, ist so. Da kann ich doch nichts dafür. Ja. Kinder, wir müssen lernen, der Wirklichkeit ins Auge zu schauen. Kuttner hat's ihm beigebracht, so zu sein. Was hast du da? Super, oder? Jo. Nein, ich schnapfe hier durch den, stapfe durch den Schnee, das sind nicht Kartoffeln. Schnee, Schnee oder in Potsdam oder was? Total verharschter Schnee hier im Studio. Jojo. Werk mal ein paar Stunden weiterhin. Ich wette, gleich kommen zwei Leute mit so einer Jacke, die man hintenrum zuwindet. Ja. Also Kinder, ihr helft mir hier, glaube ich, nicht weiter. Nee. Ich würde mal vorschlagen, ich schmeiß euch mal raus hier. Oh nö. Schwupp, sind sie weg. Hört ihr noch was? Hallo, Robin, melde dich doch mal. Christian, sag doch bitte noch mal was. Ja, so geht's. Hallo? Hi, Krutti. Mensch! Das gibt's doch gar nicht. Was macht der Verlobte? Silvia! Du hast mich besser erkannt. Was macht der Verlobte? Ach, der Bigfoot, der wird immer dicker. Wo echt? Ah, oh, na, da scheint er ja noch extrem gut bei dir zu haben, wenn natürlich. Er immer dicker wird. Na, das ist doch 1A. Ich wollte dir bloß sagen, ich empfehle dir entweder morgens und abends einen Teelöffel Flohsamen oder trink mal ein Glas Obstessig mit Honig. Denn was war das erste? Flohsamen? Flohsamen, Flohsema. Und was ist es? Na, Apfelbitte kannst du besser kacken. Ich hab nicht gekackt. Silvia, jetzt hör mal auf hier. Es stimmt überhaupt ja nicht. Aber du kannst dir doch vorstellen, dass so junge Menschen einen auf die Palme bringen müssen. Naja, hast du ja recht. Wenn man hier mal wieder eine schöne, seriöse Sendung machen will. Du hast recht. Eine, die das Wohlgefallen des Grimme-Institutes findet, zum Beispiel. Ja. Und des Aufsichtsrundfunksaufsichtsrats. Aha. Ja. Ja, und was ist? Nicht. Nicht. Nicht ist? Nicht. Kommt doch jetzt. So, Silvia. Ja. Was macht dein Leben? Immer noch alles in so in Ordnung? Alles im grünen Bereich, kann man sagen. Ach, ist ja toll. Ist besser geworden, alles. Ist cool. Wie lange bist du denn jetzt vom Alkohol weg? Heute trinke ich Wein. Ich habe anderthalb Jahre nicht getrunken. Und aber heute wieder? Sag mal, immer wenn du anrufst, dann sagst du, du hast gerade ganz lange nicht getrunken, aber heute. Ja, ich habe anderthalb Jahre nicht getrunken. Und heute hast du wieder angefangen? Na, ich hatte mal ein paar Ausnahmen gehabt, also sagen wir mal 4 Stück. Mann, Silvia, hör auf. Aber nur ein Glas oder so. Entweder oder, nein, kipp das schnell sofort weg. Nee. Und trink Obst, esse ich mit, was war das? Mit Honig. Mit Honig? Macht schön, ist ein schönes Rezept der alten Ägypterin. Ja? Trink ich morgens immer. und hilft es? Ja. Ah, der Verlobte klagt jedenfalls nicht. Nee, dem geht's gut. Naja, das ist doch schon mal viel. Silvia, sonst gibt's was Neues aus deinem Leben. Verneuert? Ach, nee, eigentlich. Eigentlich nicht. Alles schön. Ja, naja, das ist ja wenigstens was. Sag mal, ich bin jetzt hier ganz so hin und her gerissen. Ich wollte nämlich wieder mal, der Hörer soll entscheiden. Entweder, was machen wir heute in der Sendung? Was willst du machen? Na, entweder Hörer helfen Hörern. Mhm. Ja, klingt ja nicht so begeistert. Oder eben die Top-10-Liste der, und das weiß ich jetzt aber auch noch nicht. Das war letzte Woche. Jetzt hör doch mal auf. Top-10-Liste der blödesten Gesprächseröffnung zum Beispiel. Das ist aber schön. Die Top-10-Liste dessen, was am Radio komplett nervt. Wie ist die? Top-10-Liste der nervesten Anmachs. Was denn? Hör mal zu, Kutti. Mann. Das ist das Blödeste, wenn man fragt, wie geht's dir? Dann sagt man entweder gut oder schlecht und auf ein richtiges Thema kommt man eh nicht. Siehst du, du bist schon gleich wieder eingestiegen bei der Top-10-Liste der blödesten Gesprächseröffnung. Natürlich. Ja. Ach, das würde dich jetzt interessieren. Wie geht's dir? Ist echt blöde? Mir ist nicht blöde. Ist nicht blöde? Ach so, das ist nicht blöde. Wie geht's dir? Ist blöde. Ach so, und was ist nicht blöde? Ich hoffe, es geht dir gut, oder? Als Eröffnungs-, wenn man so, hey, Tag, ich hoffe, es geht dir gut? Dann kann der andere sagen, wie geht's dir denn? Entweder wenn der eine, das ist doch immer so psychologisch, weißt du, wenn es eben total scheiße geht und einer fragt, ja, wie geht's dir, ey, fühlt sich gleich auf den Schlips getreten. Aber ja, das war eben die andere Variante, Hörer helfen Hörern, wenn es jetzt Leuten gibt, die total scheiße geht oder die ratlos sind. Und die jetzt vielleicht mal eine präzise Frage haben, die vielleicht andere Hörer beantworten können. Naja, wie quasi in der letzten Sendung vorgekommen ist. Wo die Zuhörer sind, wa? Was sagst du? Wenn die es können, in dem, ach, die Alter, haben sowieso, meinst du, die haben ja keine Probleme außer Taschengeld und Klamotten und Lippenstifte. Oder Handy. Handy, Klingeltöne. Genau. Ich hab kein Handy, Gott sei Dank. Nee. Ich hab immer noch ein Telefon, wo ich wählen muss. Mit Wählscheibe? Natürlich, aus der 18er Jahre. Boah. Wobei der Wahl... Was denn? Trotzdem mit Wolle Kontakt, sah. Naja, der ruft immer an, der hört jetzt zu, der hört dich. Ich hatte vorhin schon auf sein AB gesprochen. Ja. Ich weiß, dass ihr Kontakt habt. Und ich kann ja mal lecker Kuchen backen. Ich backe jetzt immer Kuchen für meine Nachbarn. Dann lade ich euch mal zum Advent ein. Advent bin ich schon ausgebucht. Naja, dann nächstes Jahr Advent. Genau. Vielleicht hast du da einen Termin. Genau. Silvia! Na nee, denn? Weißt du, wie sich das anhört? Was denn? Wie denn? Wenn jetzt die Nachrichten kommen, die kommen aber erst in 5 Minuten, ob wir so ein langes Lied spielen. Naja, aber vorher muss ja noch eine Musik gespielt werden. Und ich wollte vielleicht nochmal jemanden checken, ob der einen Vorschlag hat, was denn heute Thema sein sollte. Und da hatte ich schon von mir, wir haben uns das schon so lange nicht mehr. Damit der Abend nicht komplett ins Sand geht. Was wird denn für ein Thema machen? Ja, weiß ich ja eben nicht. Hörer helfen Hörern, fände ich eigentlich ganz gut. Sprichst du aber dagegen. Oder die Top-Ten-Liste der... Naja, aber ich wollte das demokratisch machen, Silvia. Und demokratisch heißt ja, dass man dann zum Scheine wenigstens noch 3, 4, 5 Leute fragt. Verstehst du? Oh, scheiße. Was denn auch scheiße? Sag mal, ich muss mal kurz einen Aufruf. Wolle, ruf mich mal gleich an. Wolle! Schönen Gruß an Birne und an Marianne und an Andrea. Silvia, naja, dann danke ich dir erstmal. Ich mach dir auf ein Plätzchen, wenn du mal kommst. Genau, wen meinst du? Ach, du sprichst mit Wolle, wa? Na, ich meine euch alle. Ich lade euch alle ein. Ich mach für euch alle. Silvia. Happy Hour. Vielen Dank für deinen Anruf. Tschüss, Kutti. Tschüss. Hab dich gerne. Tschüss, Silvia. Tschüss. Ja, ich schick dir hier noch ein Liedchen hinterher. Danke, tschüss. Okay, tschüss. Gerade neu die Platte, das hört man, aber immerhin super Song. Thank you. neben mir. Bitte schreib es mir in den Sand, sing es in das Blau über Strand. Na Kinder, könnt ihr noch? Ich wiege mich hier verträumt im Studio. Ah, spitze. Frank Schubel. Bitte schreib es mir in den Sand, sing es in das Blau über Strand. Wenn die Spur auch verweht, unser Glück besteht. Bitte schreib es mir in den Sand, sing es in das Blau über Strand. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Frank Schöbel, schreib es mir in den Sand. Wenn Fritz im Berliner Kabel, dann 89,85. 89,85. Fritz Info. 22.32 Uhr. Das Wetter in der Nacht, erwarten uns kaum noch Schauer. Später ist der Himmel eine Zeit lang sogar sternenklar. Die Tiefstwerte liegen zwischen 0 und minus 4 Grad. Vorsicht, auf den Straßen kann es stellenweise glatt werden. Morgen ist es heiter oder locker bewölkt. Es bleibt trocken und die Temperaturen steigen auf 2 bis 5 Grad. Und jetzt die Meldung mit Gerald Kötterheinrich. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew hat sich die Situation verschärft. Tausende Anhänger der Opposition haben am Abend den Presspalast umringt. Die Polizei soll sie inzwischen wieder zurückgedrängt haben. Die Demonstranten protestieren gegen das offizielle Ergebnis der Präsidentenwahl. Die zentrale Wahlkommission hatte Premier Janukowitsch zum Sieger erklärt. In Brandenburg hat der Generalstaatsanwalt Anklage gegen 12 junge Neonazis erhoben. Sie kommen aus dem Havelland und sollen eine terroristische Vereinigung gebildet haben. Das schreiben zwei Zeitungen. Vor allem ostdeutsche Arbeitslose haben bisher die sogenannten 1-Euro-Jobs übernommen. Das geht aus einer ersten Übersicht der Bundesagentur für Arbeit hervor. Die Beschäftigten arbeiten vor allem bei Kirchen, Kommunen und Wohlfahrtsorganisationen. Im Westen sei das Interesse an den 1-Euro-Jobs deutlich geringer. In der Fußball-Champions League spielen gerade zwei deutsche Clubs hier die Zwischenstände kurz vor Schluss. Bei Real Madrid gegen Bayer Leverkusen steht's in der Nachspielzeit 1:1 unentschieden. Und Bayern München führt gegen Maccabi Tel Aviv mit 5:1. Und Fußball-Zweitligist Energie Cottbus hat Cheftrainer Eduard Geier entlassen. Das Training leitet jetzt erstmal der bisherige Co-Trainer Petrik Sander. Der Verkehr auf Fritz A11 Dreieck Uckermark Richtung Berliner Ring und in Gegenrichtung zwischen Pfingstberg und Joachimsthal hat ein LKW Ladung verloren. Die liegt jetzt auf der linken Spur. Bitte Vorsicht dort. Und auf der anderen Seite ist ein LKW zwischen Finofurt und Werbelin auf der rechten Spur liegen geblieben, hat seine Ladung aber behalten, was uns freut. Fertig. An alle Picknicker, Pippis und Popos. Die da sind populär wie der Tag am Meer. Zu geil für diese Welt und sich selber treu. Mit freundlichen Grüßen, die fantastischen Vier. Fritz präsentiert die fantastischen Vier. Die fantastischen Vier. Kommenden Montag. Arena Berlin-Treptow. Die Fantastischen Vier live. Und im Radio. Dreiste Musik. Fritz. Captain Zobier ist mein Name. Und Zobier will ich sein. Ich muss noch etwas reifen, so wie guter Wein. Mit Frauen versteh ich mich glänzend, solange sie verschwunden sind. Ein Problemkind. Ich suche nach Frau Zubier. Wer wird das wohl sein? Ich suche nach Frau Zubier. Sie ist noch nicht fertig, noch nicht bereit. Sie braucht noch Zeit. So lang bleib als für immer, allein zu zweit. Ich hab Sehnsucht nach Frau Suga, wer wird das wohl sein? Sehnsucht nach Frau Suga, aber ich hab Zeit, viel, viel Zeit. Besser als für immer, allein zu zweit. Die Surias, hätte man sich aber denken können, oder? Wenn so ein Song so heißt. Oh, you forget. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Mit ein bisschen Glück hören wir nachher noch etwas Zubiristic Music. Jetzt müssen wir erstmal entscheiden, was das für eine Sendung werden soll. So, jetzt ganz klar. Jetzt nur die nächsten, jetzt nur Abstimmung. Top 10 der blödesten anmachen oder Hörer helfen Hörer. Hörern. Hörer helfen Hörern. Menschen helfen Menschen. Deutsche helfen Deutschen. Oder auch Ausländern. Oder Ausländern helfen Deutschen. Oder Ausländer helfen Ausländern. Hörer helfen Hörern, Menschen helfen Menschen. Die Ene-Variante haben wir ja letzte Woche mit Chantal schon gehabt. Schwupp, 22 oder was? 5 oder 6 Jahre alt Kind. Will Abi nachmachen. Wie macht man das? Wenn jemand so ein Problem hat, Hörer helfen Hörern, der müsste der sich, könnte er hier anrufen, würde sofort geklärt werden. Und dann schwacks weiter der Nächste bitte. Wom, würde auch geklärt werden. Ist die eine Möglichkeit der Sendung. Das andere eher, naja, auch schon ein bisschen bildungsorientiert, aber tendenziell eher Spaßfraktion. Top 10 der blödesten anmachen. Top 10 der blödesten anmachen. Auch interessant. Also, jetzt die folgenden Anrufer nur sagen so oder so. Jetzt richtig, wir in der Ukraine. Ukraine sind wir in der Ukraine. Und dann Sturm aufs Präsident. Dann Sturm aufs Studio. Oh nee, so haben wir gewettet. Da war Wahlbetrug im Spiel. Freundchen. Ja. Ja, ich will jetzt mal hier nicht mehr übermäßig freundlich sein. Zumal ich das jetzt schon höre. Deine 16-Jährigkeit, die stinkt doch zum Himmel. Nee. Na, natürlich. Jetzt sag bloß deinen Stadtbezirk, aus dem du anrufst. Lichtenberg. Oh, mein lieber Scholli. Kann mir mal Lichtenberg jemand ins Westberlinische übersetzen? Da draußen, David, hörst du eigentlich? Der ist nämlich schon da. David! David! Scheiße. David! Sag mal, ich kann hier brüllen, wie man will. Da draußen echt jede Menge komatöser Patienten. David! Kann doch wohl nicht wahr sein! Sag mal, kannst du mal Lichtenberg ins Westberlinische übersetzen, dass man so stadtbezirksmäßig von der Mentalität her? Wer ist ins Westberlinische? Ein vergleichbarer Schreckensbezirk im Westberlin. Reinickendorf? Ich habe gestern Reinickendorf mehrmals nennen gehört. Reinickendorf? Reinickendorf ist schon tendenziell eher... Lichtenberg? Neukölln? Nee. Moabit? Nee. Da, ein fleischender Westberliner, aber das weiß er nicht. Du sag mal, das sind doch die Surbiers, kommt er hier rein. Der kennt die dann so... Also hu hu hu hu. Aber ich kenne ja Lichtenberg nicht. Ja, fick deine Mutter. Jetzt hat er aufgegeben, der Lichtenberger. Fick deine Mutter. Würde damit ein Moabiter in die Sprech beenden? Ja, klar. Okay, Moabiter, dreckiger Moabiter, der du eben angerufen hast. Komm dir bloß nicht so fein lichtenbergisch vor. Du bist im Herzen Moabiter. Oh, jetzt sind die Moabiteraner alle sauer. Naja. Ach, wie man es macht, man verprellt den Hörer. Hallo, wer bist denn du? Ach, hier ist Felix. Felix, jetzt geht's um Hörer helfen Hörern oder Top Ten Liste der Top Ten der Blöden anmachen? Ich hatte schon was vorbereitet für Hörer helfen Hörer. Also, naja, du sollst ja nicht vorbereiten. Ich habe gesagt, ich mache jetzt eine Abstimmung. Ja, kann doch sein, dass du was vorbereitet hast. Da muss ich dir aber mal an dieser Stelle ganz ehrlich und direkt auf den Kopf zusagen, das interessiert mich jetzt nicht, um nicht zu sagen, das interessiert mich jetzt ein Scheißdreck. Ja, aber wir müssen das Niveau der Sendung steigern. Ja, natürlich, aber erstmal müssen wir hier eine demokratische Abstimmung machen. Und da muss man ein paar elementare Spielregeln einhalten. Ich bin hier praktisch, was diese Radiokultur in Deutschland betrifft, so eine Art Nation Builder. Verstehst du? Ja, Nation Building kann meine Truppen nicht abziehen, bevor da demokratische Verhältnisse herrschen. Ich kann ja, die Sendung mit der Sendung nicht. Nachkommen, die reden wieder nur Scheiße. Nicht offen, nee, naja, sei mal jetzt vorsichtig. Können wir gleich mal prüfen. Hallo, du bist doch ein nachkommender Hörer. Nee, der sagt ja nicht, hallo, du bist doch ein nachkommender Hörer. Ja. Hast du jetzt den Ehrgeiz, Scheiße zu reden, wie Felix ihm unterstellt hat? Nee. Bist du sicher, dass es dir gelingt, diesen Vorsatz auch zu verwirklichen? Ja. Naja, gut. Felix, hörst du? Der will ja keine Scheiße reden. No, Felix. Ja, was willst du denn sagen? Ich will jetzt abstimmen und du willst nur... Wofür willst du dich jetzt entscheiden, Hörer? Nicht scheiße reden wollender Hörer. Ich entscheide mich für die dämlichsten Anmachen. Für die dämlichsten Anmachen? Und Kuttner. Ist gebongt. Schwupp. So, Felix, du kannst dich jetzt auch entscheiden. Was hast du denn vorbereitet? Na, ich habe was aufgenommen mit meinem Freund. Was denn aufgenommen mit meinem Freund? Ein Problem. Ja, du hast selber ja kein Problem? Doch, ich habe ein Problem und das habe ich aufgenommen. Na los, spiel mal rein hier. Also du bist dann erstmal für Hörer helfen Hörern. Okay, ja. Nee, also jetzt für die heutige Sendung. Ja. Oder was? Naja, genau. Gut, dann ist okay. Sag das doch. Und jetzt spiel mal schnell. Wie lange dauert denn deine Spieltät? Ja, warte. Warte, du hörst überhaupt nicht mehr zu. Wie lange das dauert? Was? Mann, jetzt nochmal zurück. Wie lange das dauert? 2 Minuten? Eine? Und spiel nicht so rum. Na los, spiel mal. Spiel aber nicht so rum. Okay. Hallo, guten Abend. Wie geht es dir? Ich habe ein Problem mit meinem Computer. Denn meine Mutter hat mein Passwort geändert. Nein! So eine Probleme doch nicht! Mit 12 oder wenigeren Buchstaben. Seltene und unbekannte Frucht. Vielleicht können die Hörer mir auch helfen. Das war's. Eine seltene Frucht zu finden? Aber ich habe noch ein Problem mit meinem roten Speedboat. Ich wollte es heute ausprobieren, aber es ist untergegangen. Jetzt liegt es auf dem Meeresgrund. Ich wollte es von Olli kaufen. Der Arsch hat mir ein Auto verkauft. Aber ich habe... Sag mal, Kinder, ihr amüsiert euch da wie Bolle, oder? Jetzt dauert mir jetzt hier aber echt eine Spur zu lange. In der Hoffnung, dass es jetzt lang ist, schon mal vorbei. Nee, immer noch nicht. Oh, jetzt muss ich hier wieder Zeit schinden. Na, wir lassen das mal leise im Hintergrund laufen. Hallo, wer bist denn du da? Hallo? Hallo, ja, Freundchen. Abstimmung, ja. Ja, Nation Building. Wer? Ich würde sagen, Matze aus Karlsruhe. Ich würde sagen. Wieso denn aus Karlsruhe? Ja, weil ich da hingezogen bin. Wieso denn? Für was studierst du denn da? Ja, muss ich jetzt erklären? Karlsruhe, natürlich, was? An so einer Berufsakademie, ich weiß gar nicht, ob du... Berufsakademie? Ne, ist ja ehrlich, ich wollte wissen, was du studierst. BWL. Ach du Scheiße! Kannst du Steuererklärung machen? Kannst du mir ein paar Steuertipps geben? Kannst du mir Hinweise geben für, sagen wir mal, eine gute Altersvorsorgestrategie? Nee, kann ich nicht. Wieso denn? Du studierst es doch. Ja. Du bist doch extra nach Karlsruhe gegangen, da kennen die sich doch aus. Nee, kennen sie sich nicht. Wieso denn nicht? Ich bin für die Top 10, Der blöden Anmachen? Echt? Wieso denn bitte? Blöden Anmachen. Hörer helfen Hörern interessiert dich nicht, oder? Nee, das ganze Elend in Deutschland sieht dir am Arsch vorbei. Das kann man so nicht sagen, aber... Naja. Und ich komme auch auf Lichtenberg und ich wollte noch sagen, also mit Tick deine Mutter, glaube ich, würde man da kein Gespräch beenden. Echt? Na, der hat doch aber genau das Gespräch beendet. War wahrscheinlich doch ein Moabiter, oder? Ja, genau. Einer, der sich verirrt hat. Oder irgendwie so. Eieiei. Aus dem Westen irgendwo. Ja, naja, wobei der kam schon so prollig, dass man denkt, ey, Mann, das schafft der Westen ja nicht mehr. Ja, aber man muss sich da mal mit auseinandersetzen. Mal gucken, was noch für Leute anrufen und für lustige Beleidigungen bringen. Hey, jetzt stachel die nochmal auf, Mann. Ey, hier sind lauter unberechenbare 16-Jährige. Du kannst ja da nicht so leichten Scherz draus machen, mal sehen, was die noch für Beleidigungen bringen. Die bringen die dann alle sofort. Also ich würde sagen Beleidigungen. Außerdem schreibe ich gerade parallel hier eine Studienarbeit. Top 10 der Beleidigungen? Das Niveau bei mir persönlich schon da. Wieso denn? Ein Niveau in der Sendung, egal. Also dann liest doch jetzt mal den letzten Absatz. Dann liest doch jetzt mal den letzten Absatz, den du eben gerade geschrieben hast, bitte mal vor. Warte mal, ich muss mal den anderen hier erstmal beruhigen. Bist du noch da? Ja. Ja, sag mal, das hat doch endlos gedauert. Ja, haben wir gehört? Ja, also eigentlich suchst du eine exotische Frucht, oder was? Was? Eigentlich suchst du eine exotische Frucht? Ja. Papaya? Nee. ist noch komplizierter. Ah, naja, gut, warte mal. So, ja. Jetzt lies mal den letzten Absatz, den du eben gerade geschrieben hast, aus deiner komischen Arbeit vor. Also, geht um Innovation. Also, ich lese es jetzt vor. Ja. Diese Ansätze sind zum Teil sehr einseitig und dienen kaum dazu, dem Leser den Innovationsbegriff näher zu bringen. Für einen umfassenderen Blick auf den Innovationsbegriff wäre eine Untersuchung vielzähliger Ansätze unabdingbar. Mit den unterschiedlichsten Definitionen hat sich besonders Hauschild, ein renommierter und in relevanter Literatur oft zitierter Betriebswirtschaftler, befasst. Seine Zusammenfassung aus diversen Ansätzen soll für die vorliegende Arbeit als Definition des Innovationsbegriffes dienen. Aha, und wie definiert er Innovation? Boah. Na ungefähr, fass du mal im Kopf zusammen. Es geht um Neuartigkeiten, die bewusst wahrgenommen werden können, müssen. Dann, dass die Neuartigkeit darin besteht, Zweck und Mittel in einer bisher nicht bekannten Form zu verknüpfen. Aha. Und diese Verknüpfungen müssen dann auf dem Markt oder im innerbetrieblichen Einsatz sich bewähren. Ja. Und das reine Hervorbringen von Ideen genügt halt nicht. Verkauf und Nutzung sind entscheidend. Meine Alter, ich hätte das Gefühl, wieder total innovativ zu sein. Ja? Ja. Mensch, mein lieber Karlsruher! Ja, endlich mal hier angerufen. Hab schon oft das überlegt. Ich höre das mal über Internetradio an. Ja. Da hab ich mir gedacht, jetzt musst du doch mal anrufen. Ne? Na, spitze! Ja. Mal wieder ein Anruf aus Karlsruhe-Lichtenberg praktisch, BWL. Ja. Super. Und gleich noch was über Innovation gelernt. Na, da danke ich dir aber sehr für deinen Anruf. Deine Stimme zählt übrigens. Also ist jetzt gezählt. Ich muss auf die Top 10 einschießen. Ja, naja, mal sehen. Gut, okay, ja, vielen Dank für deinen Anruf. Tschüss. So, was denn jetzt? Hallo? Hallo. Freundchen. Wir machen jetzt aber auch mal Schluss. Okay. Ja? Du liest mir jetzt so lange schon auf der Tasche. Und solange du die Füße unter meinen Tisch stellst. Hallo, wer bist denn du? Ja, hallo Kuttner. Ja, Tag. So, jetzt ist die Frage, Hörer helfen Hörern oder Top 10 der blödesten anmachen? Das Letzte. Also sag mal, Kinder, ihr seid auch alle so hartleibig, wie Kai und Gerda Eisherz. Ja. Sagt ihr überhaupt ja nicht Kai und Gerda, oder? Nee. Sag mal, liest du denn überhaupt noch mal irgendwas? Nee, ich lesen. Was ist ein Buch? Kenne ich gar nicht. Du musst mal lesen, wenigstens Märchen. Fang mal mit Märchen an. Nee, ich kann nicht lesen. Schön Schneekönigin, Kai und Gerda. Oh, Mann, ey, das ist ein Gruselmärchen. Ja. Das ist echt schlimmer als hier Star Trek. Schon klar. Naja, gut, Stimme zählt. Aber warum eigentlich? Ist ja schon wahlberechtigt. Hallo, wer bist denn du? Ja, kann aber nicht wahr sein. Wieso? Wieso? Na, wenn einer kommt, wie sieht das aus? Wie hat erwartet man da? Erwidert man darauf? Kann doch wohl nicht wahr sein. Na, wie sieht's aus, erwidert? Na, kann doch wohl nicht wahr sein. Na, nee. Wie, na, Mann, der klassische Dialog ist, wie sieht's denn aus hier? Wie sieht's denn aus? Und dann sagt der andere, kann doch wohl nicht wahr sein. Man muss es betonen, wie sieht's aus? Wie sieht's aus? So. Ich ruf gleich David drin, der ist jetzt, wisst ihr mal, der ist sowieso der Hüter. Dieser Wort, der Hüter, der Erfinder und die prägende Gestalt. Bernd Gölke, Horst Hagedorn und David Schöpe. Ein Trio Infernale. Machst du hier Käme, wie sieht das denn aus? Was? So sieht's umgekehrt, die ist doch ja keine Frage, das ist doch eine Sage. So sieht das aus. Nee, wie sieht's aus? Nein, nicht wie sieht's aus. Na doch. David! Soll ich mithelfen? David! Hilfe! David! Der Hörer lügt! David, du bist der Papst, das so sieht das aus und kann doch wohl nicht wahr sein! Jetzt komm mal her! David! Oh, jetzt auch echt wie voll der Papst! Kommt an sein Papamobil, wird er hier von Könner Heinrich reingeschoben. Geh mal hier an so ein Mikrofon. Welches ist denn jetzt? Leuchtet eins? Das hier. So heißt es, wie sieht es aus oder heißt es eigentlich, so sieht es aus? So sieht es aus. So sieht es aus, genau. Und aber was sagt man darauf? Kann doch wohl nicht wahr sein, oder? Darf doch wohl nicht wahr sein, scheiße. Siehst du, jetzt haben wir hier aber den König, König der Sage. Warte mal, Kuttner, wenn ich sage... frag David, der ist ja aus. Nee, also wenn ich sage, wie sieht's aus, dann musst du sagen, so sieht's aus. Ist das ein Dialog? Wie sieht's aus? So sieht's aus? Nee. Kann doch wohl nicht wahr sein, würde ich da sofort sagen. Wie sieht's aus? Das ist ja scheiße, oder? Das geht doch gar nicht, oder? Wie sieht's aus? Sag mal, sieht's aus. Ja, wie sieht's aus? Sind wir bei Arte oder was? Ist das hier ein intellektueller Sender? Das ist, da treffen sich zwei auf der Straße und der eine sagt sofort, so sieht das aus. Und was sagt der andere da? Darf doch wohl nicht wahr sein. Genau. Und dann wissen wir, wovon die Rede ist. Und dann kann sich langsam so ein Gespräch entspinnen, aber im Grunde ist alles schon gesagt. So sieht's aus. Kann doch wohl nicht, darf doch wohl nicht wahr sein. Darf doch wohl nicht wahr sein, gar nicht. Na, wie sieht's aus, ist wie, was geht, oder? Nee. Ja, fast. So, ja. Ja. Aber viel cooler ist es ohne als, was geht? Ey, was geht, Alter? Das bringt nichts. So sieht's aus, Baby. So sieht's aus. Und das hast du jetzt vom Papst der Ausdrücke, oder, naja, von dir eigentlich. Von David Bernd Göke. Horst Hagedorn. Schöpe. Von dem? Der ist nämlich der Hüter des Geheimnisses. So sieht's aus. Worum geht's denn überhaupt? Naja, nicht. Der kommt an und eröffnet das Gespräch mit, wie sieht's aus? Ach so. Mach ich das nicht, oder? Ja, ich ihm erstmal gesagt, dass es so ja nicht geht. Und auf welchem Platz ist es jetzt? Darf ich doch wohl die Wahl sein, halt gesagt. Schlechten Gesprächseröffnung? Der ist ja immer noch, ich mache ja immer noch demokratische Abstimmungen hier. Ich glaube, wir brauchen auch noch die, Hast du dich jetzt hier für der blödeste Anmacher entschieden oder für Hörer helfen Hörern? Naja, also ich wollte mich dafür entscheiden, dass ich Jakob auch zur Rate ziehe. Könntest du den... Nein, jetzt sollst du sagen, ja oder jetzt sollst du dich für eins oder nichts entscheiden. Bevor ich das mache, Für Jakunowitsch oder... Was? Für Janukowitsch oder für den anderen? Ja, warte doch mal. Also, ich wollte erst mal sagen, zu Weihnachten kriegst du von mir einen Zusammenschnitt der letzten Male von deinem Blue Moon. Ist das nicht nett? Wiss ich auch nicht. Na, das macht David jede Woche. Da soll ich mich jetzt drüber freuen, oder was? Ja, aber das wird ein Best-of. Naja, gut, ich gebe mir mal Mühe, mich dann zu freuen. Na gut. Okay. Das ist doch eine Antwort. Ja, das warte jetzt erstmal, genau, das ist eine Antwort. David, ich danke dir ja. Aber wenn ich hier in der Sendung wieder nicht weiter weiß, dann würde ich wieder mal brüllen. Ja, wenn ich Zeit das habe. Das kann passieren. Ja, wenn ich Zeit habe. Ja, ja. Husch, husch, husch, husch an die Arbeit. Mann, oh. Wenn du auf nichts mehr hier Verlass, hallo, wer bist denn du? Hallo, Kuttner. So sieht es aus! Ja, so sieht's aus. Darf doch wohl nicht wahr sein, musst du da sagen, Mensch. Nee, das sag ich. Nein, nee. Schwupp, raus ist er. Nee, da sage ich. So spielen wir, so haben wir nicht gewettet, Freundchen. Hallo, wer bist denn du? Ja, hier ist der Jakob aus Charlottenburg. So sieht es aus! Sag mal, kannst du nicht mal, da musst du sagen, darf doch wohl nicht wahr sein. Hallo? Hi, hallo, Kuttner. Hallo, darf doch wohl nicht wahr sein. Emma ist hier, ne? So sieht es aus, musst du da sagen, Emma. Ja, ach so. Ja. So sieht's aus. Also ich bin für Hörer helfen Hörer. Du bist für Hörer helfen Hörern. Ist ja wohl klar, ne? Genau. Bei meiner humanistischen Einstellung. Natürlich. Ne? Und dann eben auch noch als Frau. Ja, Na, da hat man doch sowieso Stärke im Weitblick. Frauen werden so geboren, wisst ja, ne? So weitblicken. Ja. Genau. Ah, okay. Okay, danke. Ja. Tschüss. Ja. So, na siehst du, das war doch eine klare Ansage. Hallo, wer bist denn du da? Jetzt mal husch, husch, husch, husch, husch, husch. Schwupp, zu langsam. Haha, für Demokratie untauglich. Wer bist denn du? Geht? Darf doch wohl nicht wahr sein. Na, wie sieht's aus? So sieht's aus. Ja, aus, Alter, ich mach dich Messer. So sieht's aus. Okay, meine Brüder. Aha. Hallo, wer ist denn da? Ja, hey, hier ist Alex. Bist du jetzt, darf doch wohl nicht wahr sein. Bist du jetzt irgendwie eher, dingsorientiert, Demokratie orientiert? Genau so sieht's aus. So sieht's aus. Darf doch wohl nicht wahr sein. So, wofür bist du jetzt? Hörer helfen Hörern oder Top Ten? Na, für die Top Ten der dümmsten. Echt? Nee, der blödesten anmachen. Ja, natürlich. Ah, ist das schrecklich. Gut, ich danke dir für deinen Anruf. Hallo. Hi, Namen. Wofür bist denn du jetzt? Wer bist denn du überhaupt? Ich bin der Gregor und bin 25 geworden. Mein lieber Scholli in den Vierteljahrhundert. Na, so sieht das aus. Das ist Aktorrevolution, so sieht's aus. Darf doch wohl nicht wahr sein. So, jetzt, wofür bist du für Hörer? Ja, echt? Super. Das ist ein Problem. Du hast, ja, das kannst du danach anrufen, wenn das jetzt zum Thema wird. Okay. Bis jetzt steht's 3-4. Dreimal Hörer helfen Hörern. Ich hab zwei Probleme. Doppelt Hörer helfen Hörer. So, naja, machen wir dann aber erst dann, wenn das jetzt gewissermaßen gewonnen hat. Ach, ich dachte, ihr kriegt zwei Stimmen. Ja, nee. Die geht jetzt nicht nach der Zahl der Probleme, die man hat. Trotzdem, ich glaube, du hast ja echt total Probleme, oder? Ja, das erste ist ja schon die Aussprache. Nein, Quatsch! Ernsthaft? Ja, nein. Okay, ich danke dir erstmal für deinen Anruf. Okay. So, jetzt steht's 3-4 für Hörer helfen Hörern gegen Top 10 der blödesten Anmacher. 4 Leute sind für Top 10 der blödesten Anmacher. Hörer helfen Hörern sind nur 3 Leute dafür. Elf Stimmen, als wer zählen. Jetzt sind 7 Stimmen, 4 Leute werden jetzt neu gefragt. Hallo, wofür bist denn du? Die Krankheit. Hallo, wofür bist denn du? Na, darf doch wohl nicht wahr sein. Na, so sieht es aus. Na, für Hörer helfen Hörer, oder? Na, so sieht es aus. Oder Hörer helfen Hörern. Hörer helfen Hörern oder Top 10 also der blödesten Anmachen? Ich bin natürlich für Hörer helfen Hörer. Ja, echt? 4-4. Super, ich danke dir für deinen Anruf. Tschüss. Darf doch wohl nicht wahr sein. So sieht es aus. Hallo? Ja, so sieht es aus. Darf doch wohl nicht wahr sein. So, wofür bist denn du jetzt? Hörer helfen Hörern oder? Top 10 natürlich. Du bist für die Top 10? Darf doch wohl nicht wahr sein. Hallo? Ja, hallo, hier ist der einzige echte Jakob. Hey, Jakob. Jo, hau rein, Kuttner. Darf doch wohl nicht wahr sein, nicht hau rein, so sieht's aus. So, ja. Bist du jetzt für Hörer helfen Hörern oder Top 10 der... Ich würde natürlich gerne dir helfen, aber... Am blödesten auch... anmachen, jetzt entscheide. Hörer helfen Hörern oder Top 10 der blödesten anmachen? Hörer helfen Hörern. Ey, super, 5-5. Ja, Kuttner, das habe ich doch nur für dich gemacht. Kuttner. Nee, musst du nicht, nee, du musst deinen eigenen Interessen folgen. Ja, klar, Kuttner, das ist hier eine Demokratieübung. Meine Interessen sind deine Interessen, Kuttner. Uiuiui. Ja, alle zum Wohle des Volkes. Ich danke dir erstmal für deinen Anruf. So, der nächste Hörer entscheidet jetzt gewissermaßen, ob Hörer helfen Hörern hier heute behandelt werden oder Top 10 der blödesten anmachen. Dazu würde ich jetzt nochmal alle Hörer, die hier in der Leitung sind, und alle Leitungen sind voll, erstmal rausschmeißen. Also der, wer sich jetzt wirklich eine Vorstellung hat, das Thema, der müsste dann, nachdem ich alle rausgeschmissen habe, diese Telefonnummer hier anrufen. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Ach, um es noch spannender zu machen, würde ich jetzt mal nochmal eine Musik spielen und dann entscheidet der eine Musik spielen und zum Ende der Musik hin. Alle, die jetzt in der Leitung sind, rausschmeißen. Und dann könnte man nochmal neu genau die Telefonnummer anrufen und der Sendung hier den endgültigen inhaltlichen Dreh geben, nämlich entweder in Richtung Hörer helfen Hörern oder Top 10 der blödesten anmachen. Hier kommt erstmal Wesley Willis. My mind plays tricks on me every time I say something. It rings evil voices out of my head and talks to me vulgar. Then suddenly I started raving. Chronic schizophrenia. Chronic schizophrenia. Chronic schizophrenia. Chronic schizophrenia. But when I have bad luck, I always hear evil voices talking to me vulgar. Everywhere I go riding on the CTA bus, all I hear is vulgarity. I hear no music at all. Chronic schizophrenia. Chronic schizophrenia. Riding them streets with no music sucks. Everywhere I go, I cruise the streets being called an asshole. Plus I'm being ridiculed and called a bum and called stupid. Chronic schizophrenia. Chronic schizophrenia. Chronic schizophrenia. Chronic schizophrenia. rock over London, rock on Chicago, Pontiac, rebel excitement. So, ich bin hier gerade beim Rausschmeißen. Schwupp, schwupp, schwupp, schwupp. Und jetzt wird entschieden, wovon die heutige Sendung. Das war eben Wesley Willis mit Chronic Schizophrenia. Chronischer Schizophrenie, der junge Mensch, der vorhin angerufen hat und von Krankheit gesprochen hat. Das ist eine Möglichkeit, sich vielleicht nicht davon zu befreien, aber durchaus zu handeln, einen Song draus zu machen. Wesley Willis, der selber darunter durchaus gelitten hat. Ich gehe jetzt hier voll in die Mitte. Hallo, wer bist denn du? Hallo! Oh, ist das spannend, oder? Oh, das hätte jetzt die Entscheidung sein sollen. Hallo? Hallo? Ja, wer bist denn du? Ich bin die Maren, hallöchen. Hallo Maren. Ja. An dir liegt's jetzt, was das Thema der heutigen Sendung ist. Naja, was hast du denn für Themen? Na sag mal, hast du überhaupt nicht zugehört? Na doch, na doch. Nee, na nicht, würde ich mal sagen. Na doch, na doch. Mein lieber Scholli, was hast du denn für Themen? Ich mache hier Demokratie, da muss man sich da vorher informieren, die Parteiprogramme lesen. Ja, du kannst jetzt nicht so aus der Trockenen entscheiden. Naja, doch. Maren! Ja. Und zur Wahl steht entweder, dass wir gemeinsam hier Pferdchen eine Liste der Top 10 der Blödesten anmachen, das wäre die eine Möglichkeit, oder dass wir eine schöne Sendung machen, Hörer helfen Hörern. Na, das ist doch mal eine Idee, dann nehmen wir doch die Hörer helfen. Hörer helfen Hörern. Super. Ja. Maren, bist du denn? Ja, habe ich schon gemacht. 6-5. Ist ja. denkbar knappe Entscheidung. Die anderen, die zu kurz gekommen sind, werden jetzt sich wahrscheinlich am Sturm des Studios hier probieren. Haben sie aber keine Chance. Draußen sitzt Gerald Kötter-Heinrich. Ja. Und der Wachschutz ist auch da. Ja. Der hat null Chance. Aha. Maren, bist du denn so eher im sozialen Bereich tätig? Naja, nee, mehr oder weniger nicht. Vorher hatte ich eine Ausbildung zur Arzthelferin gemacht. Na siehst du, das ist doch schon relativ sozial. Naja. Sollte man denken. Was, sollte man ja. denken, ja. Nee? Naja, doch. Wieso, hast du im Schlachthof gemacht oder wo? Nee, nicht wirklich. Aha. Eine Orthopäde, naja, kann man ja Verballe dazu sagen, ne? Genau. Was genau. Hat dich denn jetzt, aber ich dachte, dass du so total demokratieinteressiert seist. Das ist es aber offensichtlich nicht. Was hat dich denn jetzt bewogen, zu so später Stunde hier nachts im Radio anzurufen? Na, ich kann nicht schlafen und bin halt deine schöne Stimme gehört. Ah, meine schöne Stimme, oder? Da kann man erst recht nicht einschlafen. Naja, klar. Kinder, meine Stimme zum kann man sich als Klingelton runterladen. Unter 0190 Scheiße 365. Na, das ist viel zu teuer. Genau, nee, kostet aber auch nur 6,99. Naja, eben. Mhm, ja. Mhm. Ach, meine Stimme als Klingelton, das wäre ein Traum, oder? Naja. Oder als Einschlafhilfe. Vielleicht sollte ich so eine Einschlafkassette machen. So, Herzchen, jetzt schlaf mal bitte mal ein hier. Aber ab, Decke hoch. Das wäre doch mal eine Idee, Mensch. Ja, das ist eine super Idee. Na? Genau. Kann ich vielleicht als MP3 auf meine Seite stellen. Ja. Mareike, oder wie hieß du? Nein, entschuldige bitte, Maren, so viel Zeit muss Maren, sein. Maren, wieso Mareike ist doch viel länger? Ja, Maren. Mein Nachname hast du auch schon gesagt. Mareike, wie ist denn der Nachname? Naja, na Mensch, überleg doch mal, was hast du denn für einen Namen gesagt eben? 365. Hab nee, der andere. Namen? Was war denn der andere? Mareike? Na. Heißt du na, Maren Mareike? Nee, ach, ist doch real. Also stimmt, ist doch real. Ja. So, du bist Arzthelferin. Nee, bist nicht Arzthelferin. Hast nur mal eine Ausbildung so halb dazu gemacht. Genau so ist es. Und jetzt? Vorher halt mal, hä? Und warum kannst du jetzt nicht schlafen? Na, weil ich nicht schlafen kann. Mensch, Mareike. Maren! Genau. Genau. Aus welchem Stadtbezirk rufst du an Moabit? Nee, aus Reinickendorf. Aus Reinickendorf! Genau so ist es. So sieht es aus, heißt es an der Stelle. Na ja. Kann aber nicht wahr sein. Aus dem Moabit. So sieht's aus. Ja, so sieht, nee, nicht so sieht's aus. So sieht es aus. Naja, kann doch wohl nicht wahr sein. So sieht das aus. So sieht das aus. Kann doch wohl nicht wahr sein. Genau so ist es, Maren. Genau. So sieht das aus. Ach Mensch, bist du jetzt so doof. Na, kann doch wohl nicht wahr sein. Ist sie echt so doof? Ja. Nee. Doch. Na, worüber willst du denn jetzt reden? Hast du ein Problem, wo dir andere Hörer vielleicht bei helfen könnten? Außer einschlafen. Du hast keine Probleme. Nö. Warum nö. Denn nicht? Na, das wäre doch mal eine Möglichkeit, dass ihr nochmal anruft und mir ein schönes Liedchen singt. Vielleicht kann ich gar nicht einschlafen. Sollen wir mal versuchen, dir ein Problem zu machen? Ich hab keine Probleme. So. Ich will ja keine haben. Du willst einschlafen, aber... du willst einschlafen? Ja. Also hast du praktisch doch ein Problem. Mehr oder weniger, ja, denn. Wie alt bist du denn? Schätz doch mal. Frauen verraten ihr Alter nicht. Na, 31. Um Gottes Willen. Nee. Was denn? 26 oder was? Nee, ich werd 24. Echt? Ja. Oh Mann, da bin ich aber gleich wieder hochgegangen, wa, oder? Naja, eben. Aber Reinickendorf, da denkt man jetzt aber auch nicht an die blühende Jugend, oder? Kommt so an, wo man wohnt, welche Ecke, wa? Wo denn? Welche Ecke wohnst du denn in Reinickendorf? Na, Paracelsusbad. Und da wohnen die jungen Menschen? Nicht wirklich. Naja, siehst du, sag doch, dass man bei Reinickendorf jetzt nicht an die ganz Jungen denkt. So, Maren, du meinst jetzt, dass jetzt hier einer anruft und dir ein Lied vorsingt? Na, das wäre doch mal eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit wert, aber ich würde mal vermuten, dass es da irgendwie nur massenhaft misstönende Sänge gibt, im besten Fall, wenn das überhaupt einer singt. Das ist doch egal, das ist doch egal, also ob gut. Wer jetzt mal hier Maren in so ein Koma-Lied vorsingen will, das ist hier eure Nummer? Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, lieber Freund, du hast jetzt extra angerufen, um Maren ein Einschlaflied vorzusingen. Ja, von mir aus. Na was los. Soll ich hier denn vorsingen? Hä? Was soll ich hier denn vorsingen? Naja, Mensch, lass mal deiner Kreativität freien Lauf. Na Mann, ey, was Mutti bei dir auch immer singt. Ich hab keine Ahnung. Na, keine Ahnung, gib jetzt diese an. Wie alt bist du denn? 16. Na, 16, genau. Ist doch genau das kritische Alter. Da sitzt Mutti doch noch Abend für Abend auf der Bettkante. Nein, die haut mir rein, wenn ich nicht sage. Natürlich, das ist auch eine gute Idee. Das können wir jetzt mit Maren leider nicht machen. Ich weiß ja nicht, was ich singen soll. Sag mal. Jetzt mach, jetzt lass ja, ich zähle jetzt von 10 runter. Wenn nicht, bist du draußen. 10, genau, und ich auch. 9. Acht, okay, nee, Maren, du bleibst... Ich weiß schon was. Na los, wann? Also, dunkel war's, der Mond... Du bist doch nicht gesungen, raus ist er. Maren, eben nehmen wir noch, oder? Aber einer geht noch, hallo? Niemand mag mich, drum steh ich hier allein. Niemand mag mich... Weiter jetzt steh und frag mich, wie kann das möglich sein? So sieht's aus. Kann doch wohl nicht wahr sein. So, genau, raus ist er. Schläfst du schon, Maren? Gleich, ja. Gut, dann geh mal jetzt ins Bett. Ich hab hier gleich noch was für dich zum Einschlafen. Alles klar. Ab in die Falle. Ju. Augen zu. Und durch. Decke über den Kopf. Mach ich. Und jetzt hier die Schlafmusik für dich. Tschüss, Maren. Ja, tschüss. Nacht hin, schlaf schön. Ein, aus. Ein, aus. Ein. An alle Arbeiter, Angestellte, Beamte und Rentner. Wenn Sie jetzt diese Telefonnummer wählen, können Sie sich endlich alle Ihre Träume erfüllen. Genau. Rufen Sie jetzt an. Menschen helfen Menschen, Hörern helfen Hörer helfen Hörern. Maren liegt voll im Tief. Hauptsache, die wird morgen nochmal wieder wach. Hallo, wer bist denn du? Hi. So, jetzt müssten hier Leute anrufen, die eher ein klar definiertes, eher ins Soziale jene Problem haben. Guten Abend. Du hast kein Problem, du willst nur Nerven ärgern, stumm machen. Ich will ihn nicht. Natürlich, du hältst ja schon an der aggressiven Stimme. Nein. Du willst mich ärgern, oder die linkt dir. Nein. Du hast praktisch noch gar nichts gemacht und schon bin ich total verärgert. Ach. Na klar. Nach Kuttner. Na glaub mir. Nein. Na glaube mich. Nein. Na glaube mich. Ich glaub dir alle Kuttner, aber ich ärgere dich doch nicht. Aber hast du denn ein Problem? Nein. Nein, aber jetzt müssten doch Leute anrufen, die ein Problem haben. Naja, dann hol noch einen mit drin, hol Wolle mit drin und dann wird's lustig. Nein, das soll ja nicht lustig werden, das ist jetzt hier eine Hörer-Helfen-Hörer-Sendung. Ist das jetzt ein Trauergemetzel oder was? Ja, ist ein Trauergemetzel. Hier sollen Leute anrufen. Ja, hier sollen Leute anrufen, denen so scheiße geht, wie du dich anhörst. Verstehst du? Ach so. Ja, so ist es, so sieht es aus. Kann doch wohl nicht wahr sein. Kann doch wohl nicht wahr sein. Na. Du hast kein Problem? Ich? Ja, wie alt bist du denn? 15 bin ich, Kuttner. Was machst du denn so? Schule gehen. Ja, mit 15 hat man doch keine Probleme, das stimmt. Mit 15 hat man nur blondes Haar und kein Taschengeld. Natürlich hast du blondes Haar und kein Taschengeld. Oder willst du mir jetzt einreden, dass du kein blondes Haar dafür aber Taschengeld hast? Nee. Ach, Kuttner. Ach, siehste, sag doch. Wie heißt du denn? Ich heiße Felix Kuttner. Naja, siehst du, schon das erste Problem. Warum? Ach so, dabei Felix hast du eigentlich Glück, oder? Naja, das ist der glückliche Mann. Ja, der glückliche. Ja, glücklich. Ja, na, so eine Typen brauche ich hier aber nicht. Warum brauchst du naja, nicht? Glücklich bin ich selber. Bist du selber glücklich? Nee, stimmt los. Naja, doch. Naja, nee, naja, wieso auch nicht. Na Mensch, Kuttner, das musst du doch wissen. Mann, jetzt hör doch mal auf. Ach. Ja, kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, so sieht das aus. Nee, ja, kann doch wohl nicht wahr sein. So, ja, lieber Freund. Kuttner. Tschüssikowski. Außerin. Genau, hallo. Ja, da hatte jemand ein Problem gehabt, hallo. Ja, hallo, schönen guten Abend. Ja, hast du denn ein Problem? Hast du irgendwas, wobei dir jemand, dir ein anderer Hörer helfen könnte? Ja, ich habe ein Problem, dass mir keiner seine Probleme erzählt. Nee, zack, das ist mir jetzt hier zu metaphysisch. Hallo, Kuttner. Sag mal, das wird hier gleich wieder eine Kindersendung. Hallo? Hallo, hier ist der Onkel Kuttner vom Kinderkanal, Bernd das Brot. Wir sind hier bei Fritz. Jeder, der älter ist als 16, ist scheiße und wer gerade Sätze gerade ausreden kann, ist noch scheißer. Hallo, wer bist denn du? André. Hallo, André. Also egal, was du nimmst, nimm weniger, aber egal. Hast du ein ordentliches Problem, was handfestet? Ja. Wo soll ich anfangen? Na, weiß ich auch nicht, vorne. Also fangen wir einfach mal bei dem an, was am nächsten ansteht. Schule. Wir haben jetzt... Ah, nee, Schulprobleme gülden nicht. Okay, denn halt andere... Richtig ein Problem, denn existenzielles. Existenzielles, naja. Existenzielles, ja. Existenz. Sagt man einer Freundin, dass man sie mag, obwohl man eigentlich nicht mal richtig weiß, ob sie einen mag und so. Wie normal? Wie sagt man jemanden, dass man ihn mag und, also, wenn man in jemanden verliebt ist, aber zum Teil zu viel Schiss hat und zum Teil auch nicht weiß, dass man, also weiß, ob die andere einen mag. Spitzenfrage. Ich schmeiß jetzt mal hier alle raus. Du stellst nochmal deine Frage. Warte, so, warte, dann mach ich dich. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Die kann man dann, die Nummer kann man anrufen, wenn man an die, auf eine Antwort auf die Frage von, wie heißt du? André. Von, wenn man jetzt eine Frage auf die, eine Antwort auf die Frage von André hat. So, André, jetzt nochmal deutlich deine Frage als Frage bitte formuliert. Wie sagt man am besten, seiner Freundin, dass man... Ist doch nicht seine Freundin. Immer. Soll er erst werden, oder? Zum Teil ist sie meine Freundin. Was heißt denn zum Teil? Wie sieht deine teilweise Freundin aus? Oben, aber unten nicht, oder wie? Nein. Wie alt bist du denn? Wie alt bist du denn? 16? 17. Sie hat in Kürze 18. 17 gilt noch wie 16. 17 zählt noch wie 16. So, wie sagt man also einem Mädchen... Dass man es liebt. Dass man total verknallt ist in sie. Ja. Genau. Aber man hat zu viel Schiss, dass man jetzt, dass man sich jetzt bloßstellt, indem man dir einfach so sagt, ja, ich liebe dich. Und man weiß auch nicht so recht, ob die andere einen auch liebt. So, wer eine Antwort auf die Frage hat, soll jetzt die Telefonnummer anrufen und ich schmeiß mal gleich wieder alle anderen hier raus, die schon länger drin sind. So, wer eine Antwort auf die Frage hat, wie sagt man einem Mädchen, dass man es liebt? Wobei, so schwer ist es nur wieder nicht. Aber gut, das ist ja die Telefonnummer. Am besten rufen jetzt mal Mädchen an, wie sie gesagt bekommen wollen, dass sie geliebt werden, selbst wenn sie dem, der sagt, nicht lieben. Die Telefonnummer gilt hier für Antworterinnen. Hörer helfen Hörern. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, jede Menge Leute, die dir antworten wollen. Hallo? Ja, Scholli. Ach, Scholli, du weißt es doch auch nicht, wie man dem Mädchen sagt, oder? Sei doch mal ehrlich. Hast du mit jemand schon einem Mädchen gesagt? Nee. Hat jemand dir das schon mal gesagt? Auch nicht. Siehste. Ach, Scholli. Hallo? Yes, moin. Ja, aber du kannst, also okay, eine Antwort auf die Frage. Hast du eine Antwort auf die Frage? Ach schön, Kuttner, wie? Mann, nee, völlig falscher Anfang. Hallo? Hallo, willst du eine Antwort auf die Frage? Nee. Ach man, Kinder, gebt euch doch mal Mühe, dann ruft doch mal an, wenn ihr eine Antwort habt auf die Frage. Dann kann er das nächste Problem behandeln. Hallo? Ja, hallo. Ja, du hast doch auch keine Antwort auf die Frage. Hallo? Hallo. Ja, vielleicht rufen jetzt mal Mädchen an, die jetzt dem André die Frage beantworten können, wie man am besten eine Liebeserklärung auf unverfängliche Weise macht, ohne dass man danach scheiße und blöde aussieht, wenn die jetzt quasi daneben schlägt. Aber wie sieht dann eine lässige Liebeserklärung aus? Ist ja nun ein wirklich existenzielles Problem. Mädels, jetzt reißt euch doch mal zusammen, hier der Junge leidet. Warte, ich rufe die Waldtelefonzelle an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Hallo, hallo? Das sind Dinge von... Ach Mensch, hallo? Fuck dich. Hallo? Das war, glaube ich... Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ja, so sieht es aber aus. Hallo? Hallo? Hallo? Ach Mensch, keiner will dem armen André helfen. Hallo? Ja, also, ich weiß, wie du dir sagen musst. Und zwar, du musst dein Herz nehmen und deinen ganzen Mut und dann musst du direkt ins Gesicht sagen. Da kannst du nicht widerstehen. Ja, aber wie denn? Naja, so mit ganz sanfter Stimme und ja. André, hilft dir das weiter? Ja, also wenn ich da mit sanfter Stimme ankomme, bist jetzt mal nicht selbst übertrieben, aber wenn man mich betrachtet, ich bin ein halbes Pferd von Mensch. Ja. Weißt du, ich bin recht bullig. Wenn ich damit so säuselig Stimme ankomme, das klingt bescheuert und dann sehe ich auch noch, das soll die Stimme klappen. Ja. Nicht. Also, hallo? Hallo? Ja? Ja, hallo, hier ist Raul. Schönen guten Abend. Ja, kann man zu. Hi Kuttner, also ich würde es auch nicht anders formulieren. Man muss es ihr schon direkt sagen. Hm. Aber vielleicht, dass jetzt doch mal ein Mädchen anruft. Hallo? Hallo? Ja, okay, Mädchen. Hallo? Hier Scholli. Ja, Mädchen oder Sozialarbeiter. Hey, hallo? Ja, du guck mal. Ja, Mensch, das war okay, Mädchen. Hallo? Manfred? Ach, hallo? Hallo. Ah, hier voll Alarm. Alle rufen an, aber die anrufen sollen, rufen nicht an. Hallo? Mensch, da wird man aber auch gleich wieder verrückt. Hallo? Ich bin... Mensch, Mädchen, hallo? Hallo? Ach, dass nicht mal ein Mädchen anruft, oder? Ja, Mensch. Das wäre doch mal schön. Hallo? Scholli ist hier. Ja, na, das ist super. Hallo? Wünsche mir Spaß. Ah, hallo? Hallo! Na, wie geht's denn? Prima! Wir sind hier im Kindergarten! Hallo? Hallo, Mensch, Sebastian! Mensch, der aber andere, der hat eine ernsthafte Frage! Nicht wirklich. Ein halbes Pferd von Menschen, nee, du nicht? Irgendjemand mal vielleicht eine ernsthafte Antwort, hallo? Ja, also, jetzt, wenn du schon nicht mit sanfter Stimme nehmen willst, dann musst du schon selbstbewusst auftreten, so. So, mit Manneskraft die Nachricht überbringen. Mhm. Ja. Hilft der Muni weiter, oder? André? Ja, das Problem ist, wie man sich denn am Ende aus der Affäre zieht, wenn es nicht klappt, weil... Nee, man muss sich doch nicht aus der Affäre ziehen, denn wir entziehen. Jetzt will ich dir mal irgendwie ganz klar sagen, geh hin zu der Motte, sag ihr bitte, und wenn nicht, sagst du, ach, schade. Aber Versuch was wert. So ne, bei so eine tolle Frau wie du, da muss man es einfach versuchen. Okay. Also, das ist, glaube ich, doch das Beste. Richtig dann runterspielen, den Misserfolg. Nicht rot werden, nicht verrückt werden. Sagen, wie es geklappt hat. Ja, ach, machst du das? Ja, nicht heute. Ja, aber das würde mich aber auch... Ich jetzt bei dir anrufen. Würde mich aber auch total interessieren. Kann ich ja machen. Okay, super. Vielen Dank für deinen Anruf. Ciao. Tschüss. 25.000 müde Knochen aufgepumpt zu neuem Leben. Mit Mitteln für die schnelle Tour. Die letzten drei Zellen in Reihe geschaltet und sind produziert. Ich konnte das immer, jetzt nicht mehr. Manchmal ist zugedröhnt besser als nichts. Atmosphäre verdorben, in den Luftschacht gepisst. Verflixt. Den Architekt benutzt oder nimmt er die Hintertür? Zeigt sich das Arsch in der Öffentlichkeit oder findet man nur seine Spur? Kommen Sie zum Postdienst als Mitarbeiterin oder kommen Sie zweimal die Woche mit hin nach der Revolution? Totale Freiheit, du kannst wissen, wen du willst, was willst du denn? Pathos, ratlos, harmlos, kein Pathos, Tote werfen keine Schatten, keine Parolen, keine Blöden, wie die fickt das System. Ist das der Eingang, den der Architekt benutzt oder nimmt er die Hintergrund?

Stimmt. Ich bin jedenfalls gerade mal wieder in Berlin. Aus welchem Stadtbezirk rufst du an? Aus Schöneberg. Von wo? Aus Schöneberg. Ach, Schöneberg. Ich habe hier nämlich jemanden kennengelernt. Nein. Der ist auch so, der will mit mir eine Kneipe aufmachen. Na, doch, nein. Das wird eine ganz feine Sache sein hier. Aber schon schön ordentlich West-Berlin, vorsichtshalber. Ah, Charlottenburg. Ja, na logisch. Charlottenburg, doch, so genau. Auch Charlottenburg. Jetzt gib mir doch auch mal, ich will auch mal Bernd sprechen. Jetzt sei hier nicht so forsch. Gib her. Du hast es mit einem Schwerkranken zu tun. Was, wieso mit einem Schwerkranken? Ich bin total krank, aber man merkt es mir an, oder? Nein, überhaupt nicht. Hast du Medikamente genommen? Nee, bloß ein Aspirin. Naja, wenigstens eine Tablette ist doch gut. Ja, ist eine Tablette, rein, aber ist jetzt, na, ist aber nicht, das, was man sich vorstellt unter der richtigen Tablette, dass man... Naja. Hallo? Naja, oder dann nimm doch am besten gleich irgendwie Speed oder so. Ja, echt? Kennst du? Weiß ich gar nicht. Komm, gut. Du schon mal hin, ne? Hallo? Ja klar, gerade wenn ich krank war. Speed? Musst du nur aufpassen manchmal. Sollte man als Autofahrer nicht, wa? Nee, bist du ja nicht, aber ich meine also kreislaufmäßig. Hallo? Ja, hallo, hey Mann, Bert, ich bin's, David. Ich dachte wohl, ihr wahr seid, David, alle Tau. Hey Mann, Bert, alles klar bei dir? Hallo, ich bin im grünen Bereich. Spitzenmäßig. Ich kann man schon dem Jungen hier sagen, wir machen jetzt hier eine Kneipe. Was denn, bei der schlechten Konjunkturlage? Ja, wieso nicht? Irgendjemand muss ja die Konjunktur ankurbeln. Hey Mann, stimmt, da hast du ja absolut recht. Sie sind nämlich aus. Hey Mann, wir wollten jetzt eigentlich gerade hier vom Hochhaus springen, aber wir können es ja doch ein bisschen aufschieben. Ja, mach das mal und komm mal vorbei, wir sind schon am Renovieren von die Räumlichkeit. Hey Mann, das ist absolut großartig. Jawohl. Wie soll denn die Kneipe eigentlich heißen? Haben wir uns doch überlegt, richten ja speziellen Namen. Hartz IV soll sein. Hey Mann, das ist ja absolut genial, Hartz IV. Also, sie sind nämlich aus. Hartz IV, eine Spitzenidee, nur keiner kriegt's nicht. Der asoziale Staat in die Zukunft. Nächste Woche, nächster Teil. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Nun gut, Kollegen, ihr seid heiß. Stellt euch auf und lasst uns beim Quertanz alle Sorgen vergessen. Jungs, jetzt ihr Burschen, sucht euch eine Frau. Und wenn ihr keine findet, alleine geht es auch. Wenn ihr keine findet, alleine geht es auch. Dann los jetzt, ihr Mädels, zieht das linke Bein. Tanzt aus der Reihe, ja so ist es fein. Ihr müsst pupsen, bis zu dem Original. Lasst es wunderschön, findet ihr die mit Hand zu sehen. Wie sie alle tanzen und sich im Kreis drehen. Oh, das ist schön. Mit ihrem Quertanz. So, Kinder, jetzt geht's weiter. Ach, jetzt ist hier telefonmäßig Ruhe. Na, das ist ja auch mal gut so. Die Sendung heute lautet Hörer helfen Hörern. Da sollen Leute anrufen, die wirklich ein Problem haben. Und dann sollen Leute anrufen, die glauben, eine Antwort auf dieses Problem zu haben. Ich werde jetzt im zweiten Hälfte der Sendung viel entschiedener und viel resoluter agieren als bisher. Aber das Thema ist inzwischen doch klar geworden, ja? Ja, frag mich. Ja, da hilft nur so wenersche Zuchtmeisterpeitsche, die jetzt hier geschwungen werden. Muss, zum Beispiel sage ich jetzt einfach mal Angermünde. Wenn Fritz im Raum Angermünde, dann 100,1. So sieht das aus. Fritz Info. Na, geht doch. Um 23.31 Uhr. Das Wetter. In der Nacht erwarten uns kaum noch Schauer. Später ist der Himmel eine Weile lang sogar sternenklar. Die Tiefstwerte liegen zwischen 0 und minus 4 Grad. Vorsicht! Auf den Straßen kann es stellenweise glatt werden. Morgen ist es heiter oder locker bewölkt. Es bleibt trocken und die Temperaturen steigen auf 2 bis 5 Grad. Und jetzt die Meldung mit Gerald Kötter-Heinrich. In der Ukraine spitzt sich der Konflikt nach der Präsidentenwahl zu. In der Hauptstadt Kiew marschierten am Abend tausende Anhänger der Opposition zum Präsidentenpalast. Sie wurden von starken Polizeikräften zurückgedrängt. Die Demonstranten protestieren gegen das offizielle Ergebnis der Stichwahl. In Brandenburg hat der Generalstaatsanwalt Anklage gegen 12 junge Neonazis erhoben. Medienberichten zufolge sollen sie ausländische Imbisse angezündet haben. Die Männer kommen aus dem Havelland und sind wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung angeklagt. Vor allem ostdeutsche Arbeitslose haben bisher die sogenannten 1-Euro-Jobs übernommen. Das geht aus einer ersten Übersicht der Bundesagentur für Arbeit hervor. Im Westen sei das Interesse an den 1-Euro-Jobs deutlich geringer. Fußball-Zweitligist Energie Cottbus hat Cheftrainer Eduard Geier entlassen. Das Training leitet jetzt erstmal der bisherige Co-Trainer Patrick Sander. Cottbus steht in der Tabelle derzeit auf Rang 14 und ist nur 2 Punkte von einem Abstiegsplatz entfernt. Und in der Fußball-Champions League haben sich Real Madrid und Bayer Leverkusen 1:1 unentschieden getrennt. Bayern München gewann gegen Maccabi Tel Aviv mit 5:1 und ist damit fürs Achtelfinale qualifiziert. Der Verkehr auf Fritz zurzeit keine aktuellen Meldungen mehr. Gute Fahrt für euch. Och, und schon wieder geht ein Jahr zu Ende. Ich sagte, schon wieder geht ein Jahr zu Ende. Hallo? Das Jahr geht zu Ende. Dezember. Fritz präsentiert im Dezember. The Roots am 3. Dezember in der Columbia Halle Berlin. Beastie Boys am 9. Dezember in der Max-Schmeling-Halle Berlin. Mia am 11. Dezember in der Columbia-Halle Berlin. Rammstein am 16., 17. und 18. Dezember im Velodrom Berlin. Die Toten Hosen am 30. Dezember in der Arena Berlin-Treptow. Fritz im Dezember. Mehr Infos fritz.de und im Radio. Meiste Musik. Fritz. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. That is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, das war eben ein paar Mal schon zu hören gewesen, dass Bierbeben mit Deutschlands Mauern fallen. Thema der heutigen Sendung ist Hörer helfen Hörern. Dazu besteht die Möglichkeit, wenn man ein Problem hat, bei dem man die Hoffnung hat, dass jetzt gewissermaßen andere Zuhörer das auch lösen. Das sind keine Schulprobleme, keine Computerprobleme, keine... sondern wer ein reelles Problem hat, kann hier anrufen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Und dazu sollten jetzt erstmal Leute anrufen, die glauben, wirklich ein Problem zu haben. Dazu schmeiße ich jetzt erstmal alle, weil die Leitungen hier wieder voll sind und ich mir nicht vorstellen kann, dass es so viele Probleme im Lande Brandenburg unter jungen Menschen Fritzhörern gibt. Schmeiße ich erstmal alle, die in der Leitung sind, raus und würde dann nochmal sagen, wer jetzt wirklich glaubt, ein Problem zu haben, der kann hier anrufen. Alle anderen fliegen hinterher sofort Stante Pede gewissermaßen raus. Schwupp, so, jetzt sind die Leitungen quasi erstmal leer und jetzt würde ich mal hoffen, hallo? Ja, danke auch, ne? Was geht? Wer bist du? Ja, so sieht es aus. Wer bist denn du? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich bin die Valeska. Valeska? Ich kann's ja kaum glauben, dass ich hier durchgekommen bin, du. Naja, ich musste aber auch schwer daran arbeiten, dass so Menschen wie du durchkommen. Allerdings, du, das ist wirklich harte Arbeit. Ja, aber massenhaft Leute rausgeschmissen. Von wo aus rufst du an? Hoch Reinickendorf? Nee, aus Friedrichshain muss ich zugeben. Friedrichshain. Na. Seit wann wohnst du denn da? Noch nicht so lange, du. Na, ja, das dachte ich mir doch. Ja, das glaube ich auch. Wo hast du denn vorher gewohnt? Ach, viel zu viele Orte, das kann ich alles... Na, sag mal, mach mal kurz rückwärts, dass man mal ungefähr, wenn du jetzt dein Problem sagst, dass man weiß, woher es kommt. Oh, rückwärts? Nee, ey, du, vor das sind bestimmt 25 Orte, das kann mach ich dir nicht. Vor Friedrichshain? Von Friedrichshain bin ich aus Braunschweig rübergezogen. Braunschweig, und vor Braunschweig? Und vor Braunschweig war Jiffmann, lauter ganz viele Käfer und dann Portugal, so der ganze Plunder. Boah, so und dann bist du aber eher so punkmäßig drauf. Ja, genau. Na, ist doch klar, von Braunschweig nach Friedrichshain kann man doch nur Punk sein. Und dann vor allen Dingen auch aufgewachsen in Berlin, ne? Und das muss ja dann so sein. Mein lieber Scholli, genau, Valeska. Und du hast jetzt ein reelles Problem? Ich hab theoretisch schon ein reelles Problem. Sieht mir so aus, ich bin da irgendwie so gesehen gerade erst her, ne? Versuch mich hier auch gerade, Also seit wann bist du denn da? Ich bin jetzt irgendwie gerade ein paar Monate hier. Also ah, ja. August im Grunde genommen. Ja. Und ich bin halt, Also, das ist wirklich ein reales Problem. Ich bin halt Musiker. Ach, aber schön, dass du gleich hier in so einer Hilfssendung gelandet bist, oder? Ist doch schon mal spitze. Ist doch schon mal spitze, dass du jetzt gleich hier in so einer Hilfssendung gelandet bist. Auf jeden Fall, ich bin total begeistert. Ja. Absolut. Ja, das ist echt eine Sendung mit Herzenswärme. Ja. Meinerseits. So sieht es aus. So sieht es aus, absolut, absolut. Genau. So, Valeska, du hast jetzt ein reales Problem, eher ein soziales Problem? Könnte man fast so sagen, weil... Ja, könnte man fast so, ist ja... Und ich bin halt irgendwie voll dabei, sagen wir mal so, und ich buche halt noch eine Menge Leute irgendwie, die das mit mir so live umsetzen irgendwie, da auch schon eine Menge anstehen und vielleicht hat er einfach mal... Mein lieber Scholli, was brauchst du jetzt? Ich brauche Live-Mucker, und zwar versierte, und zwar... Wofür denn? Und die Kontakte hier sind... die ich hier so auf die Zahn habe, sind auch nicht so prall. Weil du jetzt so Waldorfschulentanz dazu machen willst, du Live-Musik oder wie? Mein lieber Scholli, ich wäre verrückt. Ich suche hier Leute mit ernsthaften Problemen und du willst ja jetzt irgendwie einen Atemkursus anbieten oder was? Nee, um Gottes Willen, ganz im Gegenteil. Sondern, na was denn? Leute kessen hier. Was willst du denn machen? Wofür brauchst du denn Live-Musiker? Ja, ich habe hier so einen... Dass sie dich dann Schlaf singen. So Elektronik-Rock-Mix irgendwie, so ganz querbeet, ganz wild, ganz verrückt, ganz crazy und mit meiner einer... Ja, aber Mann, ganz verrückt, ganz crazy, das findet... Naja, da muss man da bloß in so Clubs gehen und dann findet man doch, da besteht doch genug Volk rum. Ja, Volk halt! Ich naja, wo man mal... Ich bin Perfektionist, verstehst du? Naja, aber wenn du hier anrufst, dann wirst du keine Perfektionisten treffen. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Ja, naja, also sag mal. Runde, aber dir ist aber auch echt eine Menge Weltfremdheit eigen. Naja, ja, super. Recht, aber das ist ja wohl Vollsülzen, auch Vollsülzen. Das, oder? Also ich meine, ohne Weltfremdheit geht ja wohl ja nicht. Nee, stimmt ja nicht. Weltfremdheit kommt erst ganz, ganz hinterher. Wenn man so Handwerk beherrscht und einen Blick für die Wirklichkeit hat und sowas. Menschenkenntnis. Ach, Quatsch, ey. Ja, nicht, ach, Quatsch, ey. Das stimmt ja nicht. Natürlich. Ey. Das ist echt schwer. Nee, ansonsten kommt Töpfern in der Toskana raus. Oder pythagoreische Zahlen singen in Portugal. Ja, Portugal. Die Uterusatmung stärken. Sowas. Sowas kommt da raus. Ach. Mensch, Valeska. Na. Wir werden heute kein Paar hier. Das wurde mir ja schon fast klar. Naja, das ist doch schön. Dann bist du auf dem ersten Weg zu einer gewissen Realitätstüchtigkeit. Ganz genau. Danke dir für deinen Anruf. Ja, gerne. Ja, tschüss. Dir auch ist gut. Hallo? Hallo? Fick deine Mutter. Du hast Probleme. Hallo? Ja, hallo. Ja, hallo. Jetzt bin ich ja schon gleich wieder deprimiert. Die Sendung wird jetzt gleich abgebrochen. Und dann spiele ich nur Musik. Mein lieber Scholli. Mein lieber Scholli, jetzt wird gleich nur noch Musik gespielt. Ach nee. Ja, na logisch. Kann ich ja machen, wenn ich will. Nee. Natürlich. Nein. Na logisch. Nein. Schwupp, raus ist er. Hallo? Hallo? Hallo? Hast du ein Problem? Ja. Klingt nie so. Hallo? Hi, gut, hier ist nochmal Silvia. Mann, Silvia, was ist denn jetzt los? Naja, mein Problem, aber wenn ich so höre, was da für Zuhörer sind... Naja, es wird wieder totaler Terror hier. Ich muss mal wieder 4 Wochen nichts sagen. Mensch, was machen wir denn da bloß? Was machen wir da bloß? Genau, die schicken wir mal hier alle vorbei, gibst du Arsch voll, oder? Natürlich, als Klopper. Genau, Klopper, richtig so. Zur Not würde ich noch meinen Gürtel opfern. Ohne Peitsche. Genau, richtig, ja, ja, den fehlt es doch. Ja. Silvia, du wolltest jetzt bloß mit all meiner Dings bejammern. Recht hast du. Eigentlich wollte ich mein Problem sagen, weil du vorhin sowas an, ich war vorhin kurz da drüben im anderen Zimmer und hab dann nur kurzweise was gehört von chronischer Schizophrenie. Was war denn da vorhin für einer? Hat der einer gesprochen oder? Nee, hat einer gesungen. Ach so, gesungen. Hat ein Lied draus gemacht. Aha, war der selber schizophren oder? Ja, ja, ja. Wie heißt denn der? Wesley Willis, aber der ist inzwischen tot. War so ein... Chicagoer, Schwarzer. So, boah, so ein Bulle vom Mann. Aha, kenn ich gar nicht. 2 Meter und 150 Kilo. Hm. Kennst du nicht? Hm, ja, ja. Naja, man kann ja auch nicht alle kennen. Ich meine, stimmt, recht hast du, die Welt Milliarden, ist ja irgendwie... Oh, 6 Milliarden ja, Menschen ja, ja. auf der Welt. War. Da verliert man schnell den Überblick. Genau. Genau. Silvia, ich danke dir erstmal. Nee, ich danke dir auch noch nicht. Ja, ach so, nee, du dankst mir nicht? Nee, ich danke dir auch noch nicht, weil ich auch sehr zufrieden bin. Ja, aber da können wir jetzt irgendwie schlechter machen, Silvia. Ich meine, vielleicht gibt's Leute, die das, kann ja möglich sein, dass es Leute gibt, die zum Beispiel Stimmen hören. Also nicht jetzt durchs Radio oder irgendwie selber verursacht. Du hörst Stimmen? Natürlich. Von wem denn? Na, natürlich ist gut. Was denn für Stimmen? Was sagen die denn? Naja, dass ich mich umbringen soll, das hat ich ja schon mal versucht. Ach so, stimmt, hast du schon mal erzählt. Das habe ich schon vor 2 Jahren schon mal versucht. Ja. Da habe ich einen Suizidversuch gemacht und das lag ja auch einen Tag im Koma, war. Das ist kein Witz, das ist alt ernst, war. Da hatte ich auch vorher noch gesprochen und dann ging es total ab. Und dann warst du auch in der Klapper? Und dann warst du da irgendwann mal beim Beten, war? Na, das bin ich ja schon seit 12 Jahren. Aber bist du immer, machst du immer noch? Natürlich glaube ich auch an Gott. Ja. Das ist ja meine einzige Hoffnung, die ich überhaupt habe. Und das hilft? Na, muss helfen. Wer gibt mir sonst Hoffnung? Der Teufel oder was? Wer gibt da was Gut und Böse? Naja, aber dein Verlobter könnte man ja wohl sagen. Na, wird der mir helfen? Na, wisst glaube ich, dass er da ist und dass er nett ist. Na, natürlich, aber das ist doch nicht alles. Ja, aber viel mehr kann man doch nicht verlangen, dass einer da ist, der auch noch außerdem noch nett ist. Er hat ja auch Verständnis für mich und das akzeptiere ich ja. Schätze ich auch an ihm und genauso schätze ich seine Krankheit und hoffe und bete für ihn, dass er mir noch lange erhalten bleibt. Ja. Weil er auch krank ist. Aber Gott hilft da, meinst du? Na, wer denn sonst? Na, weiß ich nicht. Hilft er denn Gott? Natürlich. Der hilft mir bei allen. Ich bete in jedem Moment. Ich bete morgens und abends. Ich bete morgens, wenn ich losfahre, wenn ich mal los muss, mit Fahrrad fahre, ich bete zum Beispiel darum, dass ich keinen Platten habe. Aber wenn du einen Platten hast, was ist denn denn? Ich hatte keinen Platten. Nee? Hat echt geholfen? Na, bis jetzt ja. Oh, ist ja super. Und dass mit Rad gestohlen wird, da fahre ich auch Angst. Ja. Denn ich könnte mir ja nie leisten, wa? Ich meine, es gibt ja so viel schlimme, böse Leute. Aber andererseits passiert doch irgendwie so viel Scheiße oder auch in deinem Leben, dass man denkt, naja, vielleicht stimmt es mit, also hat, dass man irgendwie denkt, aber warum ist ein Gott dann gerade nicht da? Der Gott, der passiert keine Scheiße in meinem Leben. Bis auf diese Stimmen, die ich höre, ja, die sagen, dass ich verrückt geworden bin, dass ich den Teufel anbeten soll. Und das ist das Problem, weil für mich sind das böse Geister. Und diese Thema hatten die Radiofritzen vor circa 2 Tagen gehabt. Die was? Ah, diese Thema? Die Radiofritzen hier, weiß ich, Momo oder irgendwer. Ja. Und das ist für mich echt ein Problem, war, weil ich weiß nicht, ob ich nun schizophren bin oder ob ich besessen bin. Und ich versuche morgen halt einen Termin, morgen Abend. Und da versuche ich mir Hilfe zu holen. Wie, was denn für einen Termin? Naja, ich sehe immer so eine Sendung im Fernsehen, das heißt Neues Leben. Da gibt's im Spielkanal immer freitags. Ja. Das ist so eine christliche Erbauung. Das ist echt toll. Und da geht mir eine Hoffnung irgendwie immer durch Gott und Jesus Christus. Und da war auch mal ein Typ, das müsste ich erzählen, das hat mich so fasziniert. Das war der hat sich genannt Jesus von St. Pauli. Der war total abgesagt in seinem Leben. Der war im Knast, der hat schon mal ihn umgebracht. Der hat Leberzirrhose gehabt, weil er so viel gesoffen hat. Und der lag im Koma. Und als er aus dem Koma wach wurde, hat er gesprochen. Und die Ärzte haben gehört, wenn es Gott gibt, dann gib mir eine Aufgabe, wa? Und hilf mir. Das waren seine Sätze, die er aus seinem Koma gesprochen hat. Und schade, dass ich nicht auf Video aufgenommen habe. Das war so faszinierend, ey. Und wie ging es dann weiter? Dieser Mensch, der Jesus von St. Pauli. Und der missioniert jetzt auf St. Pauli, dieser Typ da, ja, den sie im Fernsehen gebracht haben. Und weil der, unter anderem hat er auch Stimmen gehört. Der war auch schon total fertig gewesen, war. Und das, zu diesen Leuten hat er Kontakt gesucht. Und da erfahre ich näheres morgen dann erst. Wie hast du Kontakt zu denen gesucht? Naja, die steht da immer eingeblendet, Telefonnummer im Fernsehen. Ach so, und dann hast du da angerufen? Ich habe auch schon mehrere Bücher bestellt. Da gab es zwar einen Menschen, ein älterer Mann, der hat immer Predigten gehalten über die Bibel, über Matthäus und Paulus, weiß ich was alles. Und da habe ich auch schon mehrere Bücher gelesen, unter anderem auch über die zehn Gebote. Die meisten Leute heutzutage ja leider nicht mehr kennen und sich nicht daran halten, was doch erstrebenswert wäre, um Gottes Willen zu tun. Ist ja nicht nur das, gibt's ja auch noch andere Gebote. Sind ja nicht nur die 10 Gebote, sondern auch, dass man keine Habsucht hat und Trunksucht, Fressen und das Eckwart, die ganze Gier, die in unserem Land herrscht, dass alle nur wollen und Mensch, zieht euch die Leute in Afrika an, die Kinder, die hungern. Ist das nicht schlimm? Kickt euch doch die Bilder an. Ah, jetzt siehst du aber ganz schön weit, oder? Ja, jetzt sehe ich weit, ja. Aber ich denke, ich lebe auch bloß von der Sozi und von der Sozialhilfe. Ich bin eigentlich arm, aber durch die Güte der Menschen werde ich beschenkt. Wie viele Freunde hast du? Oder wen hast du als Du hast jetzt deinen Verlobten. Ja, und dann habe ich meine Nachbarn und die sind okay. Wunderbar, total in Kontakt. Ja. In meinem Umfeld, ja. Manchmal habe ich für die oder die Leute ja keine Zeit, wo ich denke, den könnte ich mal anrufen. Und ich war damals so total einsam gewesen. Vielleicht habe ich auch deshalb öfter mal bei Fritz angerufen, weil ich einsam war. Bei wem sind die am meisten scheiße? Gut, nach dem Suizid meiner Mutter. Aber im Moment geht's so insgesamt ganz okay, oder? Wunderbar. Wunderbar. Und was hat dir da geholfen? Bis auf die Stimmen, ja, die ich immer höre. Und die möchte ich weghaben, wenn das nicht mehr wäre, dann wäre es echt irre, das Leben, war. Und wie oft kommen die? Die sind immer da, die wenn ich selber spreche oder ich höre irgendeinen Gesprächspartner zu, ja, oder höre Musik oder Fernsehen. Ich bin ja meist zu Hause, mal gehe nirgendwo hin. Und jetzt auch? Jetzt sind die auch da? Na, wenn ich jetzt selber nicht mehr reden würde und würde dir nicht mehr zuhören, dann wären sie da. Ich hätte keine ruhige Minute. Und die würden dann immer sagen, bring dich um, bring dich um. Oder ich soll den Teufel anbeten und so. Und für, oder, ja, ach, das ist einfach furchtbar. Aber kann man da nicht einfach weghören? Wenn man den Kopf voll hat, wenn man Stress hat, dann kann man weghören. Oder wenn man ein schönes Lied im Kopf hat. Man muss mich immer zuballern. Entweder muss ich Stress haben oder ich muss Musik hören. Aber das, wie wäre das, wenn du dich jetzt ganz still hinsetzt? Mischt es los und die Stimmen sprechen. Könntest du nicht einfach sagen, verpisst euch? Nee, kann ich nicht. Oder kann man die nicht, könnte man die in die Gespräche verwickeln? Kann ich nicht. Wenn du die was fragst, würden die antworten? Die machen mich irre. Ich will die nicht hören. Für mich sind die böse Geister. Aber wenn du die hörst. Jesus hat damals auch böse Geister. In der Bibel, hast du eine Bibel zu Hause, Kutsch? Ja, ja. Hast du wirklich? Ja, hab ich wirklich. Schön. Dafür danke ich dir. ich hab eine zu Hause. Ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag drin lese. Ich lese morgens und abends drin. Ja. Ich lese die Losung. Man sollte sich wirklich jedes Jahr ein Losungsheft holen. Ja. Aber wenn du die, warte mal, ich wollte ja nochmal auf die Stimmen. Wenn du die hörst, kann man die was fragen? Der erzählt eine Scheiße. Für mich sind es böse Geister. Naja, das ist dann ein bisschen wie die Sendung hier, oder? Nee, Augen zu und durch. Ohren zu und durch. Ich weiß nicht, was heißt denn wie die Sendung? Willst du mich jetzt verarschen, oder? Nee. Ich wollte bloß irgendwie fragen, kann man die denn nicht irgendwie behandeln wie doofe Anrufer? Nee, ich schalte einfach was anderes ein, dann. Du? Nein, indem ich Radio höre oder ich habe noch andere Platten, CDs und oder Kassetten oder Fernsehen. Ich habe ja noch Möglichkeiten, mich abzulenken. Was ist das Wichtigste, was dir jetzt irgendwie weiterhilft, wenn du diese blöden Stimmen da sind? Also oder trotzdem die da sind. Dein Verlobter? Das Beten und was noch? Die Radiofritzen. Echt? Verlobter, Beten und Radiofritzen. Ja, das ist ja eine Spitzenmischung. Silvia! Ich bleib euch treu mein Leben lang, auch wenn ich 80 oder 100 wähle. Ich danke dir für deinen Anruf. Das heißt, zum 100. Geburtstag kommst du? Zum 100. komm ich. Wie lang ist denn da noch hin? Naja, komm ich wahrscheinlich ganz. Komm ich mit so einem Krankenwagen. Ganz langsam. Telebus. Naja, mach nicht so hoch die Party. Treppensteigen ist da nicht mehr. Ach gut, ich hab dir lieb, ey. Bist du das, ja? Silvia, eck dich hoch. Danke. Voll hast ein schönes Lied, ich spiel's für mich. Genau. Jetzt spiel ich dir nochmal ein schönes Lied. Vielleicht sehen wir uns vielleicht schon mal vorher. Wie bitte? Vielleicht sehen wir uns schon mal vorher. Vielleicht sehen wir uns schon vor dem 100. Okay. Ich mag dir auch einen Bienenstich. So ein Bienenstich ist super gefüllt. Nicht gefüllt. Nicht gefüllt? Das Rezept nach unserer Kirche. Ach so. Nach der Zinsendorf, ihr meint, ne? Ah ja. Na ja, gut. Okay, einen Kirchenbienenstich. Ohne Stegen zu sagen. Okay. Tschüss, Gutti. Silvia, tschüss. Tschüss. Why does the canary Klein. Listen, it's my, my, my white canary in the sky above the northwest cemetery of my cars. It's my white canary in the sky above the northwest cemetery of my cars. Let this white, let canary fly. Don't catch my white, white, white, white canary from the sky above the northwest cemetery of my cones. Don't catch my canary from the sky above the northwest cemetery of my cones. Because then I'd have to die. Mendelssohn und Laura W. Aschkeit war nicht mit White Canary. So eine EP nennt man so was, wa? EP, die Record Release Party ist am 3.12. in der zentralen Randlage irgendwo oben auf Senefelder Platz in der Nähe. 3.12. irgendwann abends, wie sieht jetzt auch nicht so genau. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Hörer helfen Hörern ist hier Thema der heutigen Sendung. Naja. Eine Jugend ohne Probleme. Ist das Einzige, was sie haben. Nichtsdestotrotz lasse ich mich nicht irritieren. Vielleicht ist es so ein bisschen unpräzise formuliert. Hörer, die praktische Fragen haben, rufen hier an, um auf ihre praktische Frage eine Antwort von anderen Hörern zu bekommen. Lautet das von mir jetzt präzisierte Thema ab sofort. Hörer mit praktischen Fragen können hier anrufen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Und andere Hörer, die eine Antwort auf die gestellte praktische Frage haben, können dann auch hier anrufen, unter dieser Telefonnummer. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Und die anderen können hier anrufen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731-3932. Der halbautomatische Anrufbeantworter, da spricht man auf Band. Das Band des halbautomatischen Anrufbeantworters wird dann in der darauffolgenden Woche abgespielt. Wir haben heute hier auch noch ein Band des halbautomatischen Anrufbeantworters aus der vorigen Woche, das wir uns dann auch noch anhören werden müssen. Genau, so sieht's aus. Hallo? Hallo? Wer bist denn du? Ja, ich bin Lucy. Hallo Lucy. Hallo. Du hast jetzt ein Problem oder wenigstens eine praktische Frage. Eine praktische Frage ist vielleicht einfacher zu lösen als ein Problem. Ja, und zwar meine Mutter hat mich schon angerufen. Ach echt? Ja, und sie meinte, sie will mit ihrem Freund, sie wollte eigentlich nach Sachsen fahren, aber da ist so schlechtes Wetter und jetzt wollen sie nach Tunesien fahren. Das ist eine wirkliche Alternative zu Sachsen-Tunesien. Naja, ich... Gerade auch ja, wettermäßig, ja. Ja, naja, jedenfalls finde ich das gar nicht so cool. Wieso, du findest Sachsen cooler als Tunesien? Ja, das sowieso, aber ich meine... Oh, mein, nicht schlecht. Echt? Du findest Sachsen cooler als Tunesien? Kannst du noch mal kurz begründen? Ungefährlicher. Wieso ungefährlicher? Naja, sie will nach Tunesien fahren, ich weiß nicht. Ja, aber was ist in Tunesien so gefährlich? Naja, ich weiß nicht. Sonnenbrand oder was? Nein, aber so, ich weiß nicht, mit dem ganzen Flugzeug und so, Terroristen hin und her. Ah, aber doch nicht in Tunesien Terroristen? Ja, haben sie in Sachsen aber auch nicht weniger. Naja, aber guck mal, mit dem Flugzeug und so, weißt du, da hinfliegen. Ja, das stimmt. Und Hepatitis und so, weißt du. Mensch, wie denn Hepatitis? Naja. Na, sag mal, du siehst aber auch zu viel Ratgeber-Sendungen, oder? Wahrscheinlich. Ja. Und jetzt, was ist jetzt ein Problem? Naja, das Problem ist... Wie du deine Mutter jetzt Sachsen schmackhaft machen kannst. Ja, oder genau. Was? Nee. Ich will sie davon abhalten. Ja, ich glaube, da hättest du irgendwie keine vernünftige Antwort drauf, oder? Nicht? Ich habe gehofft, dass mir da jemand helfen kann. Meinst du? Ja, zum Beispiel du könntest mir da helfen. Ja, ich glaube, ich kann dir da nicht helfen. Ich bin dann im Grunde eher auf deiner... Also wenn da jetzt ein Platz frei ist... Könntest du doch mal deine Mutter anrufen und sagen, du Mutti, ich komme nicht mit, aber vielleicht kann ein Kunde mitkommen? Kannst du sie das nicht selber fragen? Achso, warum, wie denn? Na, kannst du ja anrufen. Ich soll dir jetzt anrufen und fragen, ob sie mich mitnimmt an deiner Stelle? Mach mal. Und du würdest dann nach Sachsen fahren? Nee, ich muss ja arbeiten, aber ich glaube... Ach so. Nee, ich weiß nicht. Nee, aber wenn du nach Tunesien oder nach Sachsen gefahren wärst, dann hättest du ja auch nicht arbeiten können. Ich war schon in Sachsen. Ich habe ihr empfohlen, nach Sachsen zu fahren, aber sie meint, das Wetter ist so scheiße. Aber deine Mutter hat eher recht. Also insofern, dann ist ja doch ja kein Platz frei in der Reisegruppe. Na doch. Na, du warst doch nicht mehr vorgesehen. Natürlich, mir geht's schon darum, mal schön billig nach Tunesien zu fahren. Oder wenigstens nach Sachsen. Frag sie doch mal. Was soll ich da? Ja, Tag, mein Name ist Jürgen Kuttner. Ja, komm, ich gebe dir die Nummer. Ich kann mir keinen Urlaub leisten und ich habe gehört, bei Ihnen ist ein Plätzchen frei, da würde ich ganz gerne mitfahren. Doch, komm. Ich bin auch ganz still und bleibe auch immer im Kinderzimmer. Nein, das wirkt ja unglaubwürdig. Nein. Deine arme Mutter, die kriegst ja eine Herzattacke. Auf jeden Fall würde ich mich da sicherer fühlen, wenn du dabei wärst. Vielleicht könntest du dich da noch von abhalten, irgendwelche komischen Sachen zu essen. Na ja nicht, ich würde dich überreden, komische Sachen zu essen. Die Terroristen davon abhalten, meine Mutter als Geisel zu nehmen oder sonst irgendwie. Ach, die nehmen ja deine Mutter nicht als Geiseln. Das, ja, wenn hast die, du schon mal meine Mutter gesehen? Die sieht doch... Wieso denn? Die sieht gut aus. Ja, da glaube ich schon. Aber darum schon. Geht's ja nicht. Nee, darum geht's ja nicht. Die nehmen auch gut aussehende Frauen, natürlich. Aber wenn deine Mutter dann Sachsen sagt, dann lassen die ganz schnell die Finger von ihr, könnte ich mir vorstellen. Wieso? Damit sind, da sind Terroristen auch überfordert mit Sachsen. Also bin ich ja praktisch schon überfordert. Also kannst du mir da nicht helfen? Nee, ich hab eher den Eindruck, dass ich dir da nicht helfen kann. Schade. Ach, aber, oh, Mensch, Kuttner! Mann, Mensch, Kuttner, aber ein Plätzchen frei ist er ja da sowieso nicht, war in der Reisegruppe jetzt. Weiß ich nicht. Ist ja eher so ein... Na, du wolltest ja sowieso, du musst ja sowieso arbeiten. Ja, aber ich find's halt nicht cool, dass sie da hinfliegt, weißt du? Ich mach mir da so ein bisschen Sorgen. So. Ich meine, ich hab nur eine Mutter. Naja, aber andererseits kann man schon davon aus, die ist doch halbwegs erwachsen, deine Mutter, oder? Ja, das hat ja nichts damit zu tun, oder? Naja, aber ansonsten machen sich da die Kinder, die Eltern immer Sorgen um ihre Kinder. Und was, wo leben wir denn, dass jetzt sich die Kinder schon immer Sorgen um die Eltern machen? Mensch, mal ein bisschen Tunesien. Jetzt sei doch mal nicht so, nur gönn doch deiner Mutter Oma was Schönes. Ich gönn ihr das gut. Mann, immer im Leben will die nach Tunesien und dann kommt die blöde Tochter. Nee, du fährst nach Sachsen, da ist scheiß Wetter, fahr dahin. Ist doch schrecklich, die arme Mutter. Ja, aber in Sachsen, guck mal, in Sachsen gibt's Eisbein, in Tunesien gibt's, Da ist auch Eisbein. Da gibt's kein Eisbein. Natürlich, so mit deutschen Touristen überlaufen, da gibt's an jeder Straßenecke Eisbein. Gerade in Tunesien, na logisch. Ja, also damit kannst du deiner Mutter nicht kommen, da gibt's kein Eisbein. So blöd ist sie auch nicht. Das war jetzt deine Heimattrick wahrscheinlich, oder? Ach, ich weiß nicht. Ah, ach, lass mal. Aber ich finde das schon ein Problem, oder? Mensch, deine Mutti muss Oma raus hier. Naja. Bisschen ungefährlicher. Naja, dann fahr mit, dass du auf sie aufpassen kannst. Das ist natürlich eine Idee. Oder? Ja. Ja, na mach das, aber du musst ja arbeiten. Was arbeitest du denn? Zahnarzthelferin. Ach echt? Ja. Eieiei, muss ich ja auch mal wieder hin. Oh. Also nicht zur Helferin, sondern zum Arzt persönlich. Oh, mach mal. Ist deiner gut? Musst du noch einen Punkt fürs Bonus-Essen. Wo ist denn dein Zahnarzt? Friedenau. Oh, nee, das ist mir zu weit weg. Ist der gut? Ja. Ja. Wie ist die zu? Ey, komm, nein, der ist wirklich gut. Ja, nett ist er. Nett ist er. Was heißt denn zwei? Also, ich hab einen Chef und eine Chefin. Ach so. Ja. Und zu wem gehst du, wenn du mal Zahnsachen hast? Ich war gerade am Freitag, Mister. Bei denen oder gehst du heimlich zu einem anderen? Sei ehrlich, nee. Sei ganz ehrlich. Komm, die Praxisgebühr hält mich davon ab. So viel verdiene ich auch nicht. Ach so, die musst du da nicht zahlen? Nee. Und dann nimmst du schon Schmerzen und eine unfreundliche Behandlung in Kauf? Wieso unfreundlich? Naja, frage ich jetzt nur. Nee, ist freundlich und ich nehme es in Kauf. Meinst du, ist schon Spitzenzahnarzt, ja? Ja. Wie gesagt. Ach so, nee, aber Friedenau ist zu weit weg. Naja. Ach, schade. Ich wohne ja auch in Friedrichshain, also ich muss ja auch jeden Tag dahin fahren. Ach so, woran erkennt man denn gute Zahnärzte? Guck mal, Ärzte, mein Chef, meine Chefin, die sind von allen Zahnärzten in Berlin gewählte Gutachter. Also das heißt schon was. Echt? Ja. Ja, vielleicht haben die anderen die nur gewählt, damit die Konkurrenz loswerden. Erstens die Arbeit nicht haben und vielleicht waren deine bloß doof genug, Nein zu sagen. Also nicht klug genug, Nein zu sagen. Und wieso? Die kriegen doch dafür, für jedes Gutachten kriegen die doch viel Geld. Ach echt? Viel Geld oder Geld? Ah, vielleicht war das gerade Schweigepflicht, vielleicht hättest du es gar nicht sagen sollen. Genau. Eieiei, da ist aber morgen nach. Ach, Fräulein Dienstchen, kommen Sie mal her, legen Sie sich mal hier hin in den Stuhl. Und dann wird schön wie beim Marathon, wenn bohrt. Oh Gott. Armes Kind, arme Luzi. Dann beenden wir das lieber schnell. Ich danke dir für deinen Anruf. Tschüss. Oh, Mensch, ein Irrer da im Hintergrund. Hey, wird hoffentlich nicht der Zahnarzt gewesen sein. Hallo? Hey, hast du eine praktische Frage? Ja, ich habe eine Frage. Eine praktische Frage, die jetzt ein Hörer beantworten kann. Ja, pass auf, mein Problem ist eigentlich, dass ich eigentlich bei dir anrufen wollte, weil ich bei meiner Freundin angerufen und die hat schon geschlafen. Und jetzt wollte ich mich erstmal dafür entschuldigen. Nee, ach, na, das ist da kann ich dir nicht weiterhelfen. Hallo? Hallo? Ja. Wer ist denn da? Naja, wer ist denn? Wo hast du denn angerufen? Hier ja, ist deine, Fritz, hier ist deine Mutti. Ja, ey. Wieso rufst du mich denn so spät an? Getreten, du Racker. Ey. Bin ich hier auf Sendung? Naja, wo soll's denn sonst sein? Ey, gleich auf Sendung, nur kurz angerufen, pass auf, Alter. Naja. Ey, ich kann jetzt gerade nicht Radio hören, ne? Ja, eben schlimmer. Gut, ich bin aus Stendal und ja, Na, viel schlimmere gibt es aber auch wieder nicht. Ja, Probleme haben wir alle. Wie heißt du denn Stendaler? Wie heißt du denn Stendaler? Wie heißt du denn Stendaler? Wie heißt du denn Stendaler? Teufel, lassen wir es. Nein, du kannst einfach den Vornamen sagen. Nee. Wieso denn nicht? Weil Teufel reicht. Na, anonyme Anrufe werden hier von mir nicht behandelt. Da muss ich jetzt sofort in die Sprech beenden. Gut, Robert. Robert. Na, das war super ausgedacht, Robert. Ja, nee. So, was ist ein Problem? Du hast jetzt deine Eltern ewig nicht gesehen. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Ich habe ewig nicht mehr gesehen. Ja. Und zwar wohne ich seit 10 Jahren in einer Zone, also DDR und Stendal und, also ich habe mit. Warum denn bitte? Kriegsgewinnler. Was? Weil sie dir hier Buschzulage zahlen oder was? Oh, ich kann doch Radio laut machen, ohne dass hier... Ja, warum wohnst du da in Stendal seit 10 Jahren? Wegen der Buschzulage? Bist du Beamter? Also eher nicht. Ich. Bist du Beamter? Bist du Ausbeuter? Rentner. Rentner? Ja. Rentner? Wie alt bist du denn? 33. Na, wie willst du denn Rentner sein? Ja, hört sich lustig an, aber ist scheiße. Ach echt? Ich hab, einen Tremor, das ist so ein Körper... Ach so, da bist du ein richtiger Rentner? Ja, ein richtiger Rentner. Ein richtig Kranker, der jeden Tag macht, was er will, jeden Tag und immer. Und er kriegt auch noch Geld dafür. Und die dann aber 17 Uhr die Kaufhallenkassen verstopfen, wo sie ja schön am Tag über einkaufen gehen können. Nein, die Zeiten meide ich so, wenn die ganzen Hardcores unterwegs sind. Ja, ja, super. Die haben es nicht drauf. Und warum bist du dann nach Stendal gezogen als Rentner? Kann man die Rentner nicht hier im Westen verfuttern oder sind hier die Lebenshaltungskosten billiger gewesen im Osten? Ja, das einmal war der Grund? Wie bitte? Das war der Grund? Ja, Mensch, Meier. Nicht ganz. Also ich bin hierher gekommen, so auf Urlaub eigentlich mit dem Kumpel. Und dann habe ich gesehen, so Stendal, die Innenstadt total im Arsch und alles völlig kaputt und kaputt gewirtschaftet und ne. Ja, und dann dachtest du, so kaputt bin ich auch, ich gehöre hierher. Ja, du bist kaputt, ich weiß. Nicht ich. Wie bitte? Ich habe von dir gesprochen. Ach so, ja, ich bin auch kaputt, ja. Ja, und da hast du gedacht, du hörst nach Stendal. Nein, wir haben House-Action gemacht, ey. Stell dir das mal vor, da waren Häuser, da konnte man einfach so mal kurz gegen die Tür klicken und dann war die offen und dann geht man in den Keller und dann findet man Tonkrüge und... Ja, hätte man im Westen nicht machen können, wa? Nee. Ja, schön. Nicht, Alter. Ja, toll. Wurzel, was ja, ist toll, da bist du jetzt hier in den Osten gekommen, um Türen aufzutreten und Tonkrüge zu klauen. Na, super. Genau. Nicht nur. Ja, wenn du der Einzige wärst, dann wäre es ja nicht so schlimm gewesen. Ey, was regst du dich überhaupt auf? Wenn du der Einzige gewesen wärst, wäre ja nicht so schlimm gewesen. Die sind ja zu 100.000 gekommen und haben die Tür nur vertreten. Was? Ja! Die Ossis sind... Na, was die Ossis doch nicht, umgekehrt. Die Säure, Alter, und haben sich ausgebreitet wie die Irren. Wie denn ausgebreitet? Na, überhaupt gar nicht. Euren Mist. Nee, die haben schön das gekauft, was du nicht mehr gekauft hast. Sei doch froh, die haben die Wirtschaft angekurbelt. Mit ihrem Kurbel. Auge oben drauf. Ludossi. Mein Lieber, jetzt sei ganz vorsichtig, sonst zeig deine Adresse in Stendal durch. Und dann steht der Zonenmob bei dir vor der Tür. Pass mal auf, der Zonenmob, so. Ne? Warum, da bist du nach Stendal gezogen, um Türen aufzutreten als Rentner? Ach, hör auf. Na super. Die Zeit ist ja längst vorbei. Ja, da sind keine Türen mehr da, die aufzutreten sind, oder was? Richtig. Genau. So. Alle, und jetzt hast du seit 10 Jahren deine Eltern nicht gesehen. Von den Wessis, von jetzt den schönen Investoren, die euch gekauft haben. Jetzt hast du jetzt hier schön, jetzt hast du deine Eltern seit 10 Jahren nicht gesehen. Ja, und du hast mich sofort reingestellt, ohne dass deine Kompagnons mich gefragt haben. Ja, so ist es eben hier. Hier sind direkt dazu, Jank. Das ist wirklich jetzt alles im Radio? Ja, das ist wirklich jetzt alles im Radio. Die haben jetzt schon gehört, dass du Türen eingetreten hast in den Anfang der 90er Jahre. Ach, in Stendal. Nee. Natürlich, 95. Da kommt jede oder andere Schadensersatzklage, kommt da schon auf dich zu. Na, 95, sag ich doch. Ja, ist doch scheißegal. Naja, siehst du, da warst du 23. Ja. Aber so viel hast du dich nicht verändert, dass du heute nicht auf der Straße noch wiedererkannt würdest. Ich werde immer wiedererkannt. Ja, ich bin sag ich ja. Wie ein Scheißbunter und hier in diesem Pissloch. Ja, genau. Ja. Ja, dann zieh doch wieder rüber. Was? Ja, ey, ewig mal oft gehört. Aber immer nur von solchen Wichsern, die keine Ahnung haben. Was, wie? Ich bin hier in Deutschland. Und ich wohne, wo ich will. Dann sag in die DDR. Und wie ich will. Ja, aber nicht mehr lange, Freundchen. Ja. Pass mal auf. Aber nicht mehr lange, Freundchen. Ach, mir geh doch wieder rüber nach Kaiserslautern. Nach Kaiserslautern. Oder Karlsruhe. Ja, Karlsruhe. Oder Braunschweig. Genau. Hört sich ziemlich gut an. Oder Braunschweig. Ja, das ist aber alles im Westen. Hier ist es so schön billig und... Ja, genau. Ja, so ist es auch. Und hier mit deiner Westmark auf die Kacke hauen, oder? Ey, ja, leider ist das ja nicht mehr so, ne? Haha, genau. Eintauschen, ey. Gott sei Dank. Ja, ne. Hat der Westler jetzt selber Westgeld. Ja, ach. Macht er dir die Hölle mit heiß. Das freut dich, ne? So, warum hast du denn deine Eltern überhaupt gar nicht mehr gesehen, sag mal? Ja, ey, weil ich so ein asoziales Arschloch bin. Naja, den Eindruck habe ich allerdings auch. Ja. Wobei, das muss ich jetzt ja nicht extra sagen, das merkt man auch so. Ja. Und jetzt willst du wieder über mich als Sympathieträger Kontakt zu deinen Eltern aufnehmen, oder wie? Ich glaube, du bist überhaupt kein Sympathieträger. Natürlich bin ich Sympathieträger. Also. Ja, sag mal, ich lass mich doch jetzt von einem Türeneintreter hier nicht, von einem rentebeziehenden Türeintreter nicht als Nicht-Sympathieträger titulieren. Ja, ich meine, wenn natürlich. Du das anders siehst, dann ist es irgendwo, ne? Soll ich mal hier einen Zeugen hinstellen? Hallo? Ja, jetzt bin ich endlich dran. Sag mal, bin ich ein Sympathieträger oder nicht, oder was? Wie bitte? Ob ich ein Sympathieträger bin? Sympathieträger, wofür? Na überhaupt, dafür Sympathie! Ja, selbstverständlich. Naja, siehst du. Und vor allem geht's um Empathie. Ey, hallo, warte mal, Wessi, ja, hast du gehört? Wessi, hast du gehört? Ich bin Sympathieträger. Genau. Wo kommst du eigentlich? Ja, ey, komm, du kommst im Radio. Warte mal gleich, Mädchen. Und das ist dein Woher Ding, kommst ey, du denn du eigentlich? Wenn du im Radio Woher kommst du denn? Warte mal, denkst du, natürlich auf der Straße bin ich erstmal ein Sympathieträger. Da machst du dir überhaupt ja keine Vorstellung davon, weil ich nämlich nicht Türen eintrete und Tonkrüge klaue. Ja, so, von wo kommst du eigentlich überhaupt? Was? Woher du kommst? Das willst du wissen, Hannover, genau. Ja, ich komme direkt aus Hamburg. Hamburg. Ja, wunderbar. Und dann reibt man nach dem Ja, das glaube ich nicht, dass er aus dem Viertel kommt. Nee. Ey, kommt ihr, sag mal, du willst jetzt mal, was ist mit deinen Eltern nun? Was ist denn mit deinen Eltern? Du hast ein Problem mit deinen Eltern. Ja, ey. Ja, schäme dich. Der irgendwie von der Innenstadt im Arsch erzählt und dann auf Neumieter macht. Das tut mir sehr leid, aber der kann nur aus Hannover, also aus dem hannoveranischen Hamburg kommen oder so ähnlich. Ja, das ist schon echt gut getroffen fast. So. Siehst du, Robert? Corona, weißt du, ich meine, also tut mir leid, 15 Jahre... Und du redest echt noch von Zone und Innenstadt im Arsch. Tut mir wirklich super leid. Ja, aber wenn ihm die Ausweisung droht, dann redet er schnell von Deutschland. Ja. Dann also Zone vergessen. Tja, also ja, dann ich kann überall wohnen in Deutschland, wo ich will. Kann man sich da alles mein lieber Scholli, du. Ich sollte das hier mal sehen und mal die Zeitung lesen ab und zu und mal gucken, wie es hier läuft. Naja, Spitze. Ihr anders reden. Ich schätze mal, ihr habt überhaupt keine Ahnung. Ich denke nicht, wovon? Dass die Ständer sich ausgesucht haben, wie sie da jetzt leben. Was haben die gemacht? Ich denke nicht, dass die sich das ausgedacht haben, wie sie dort jetzt leben. Ja, warum passiert das hier alles so, wenn die sich das ausgedacht haben? Ja, weil du da rumsitzt. Ja, das passiert überhaupt nicht. Weil du da Türen eintrittst. Wo kommst du her? Aus Hamburg. Weil der Türen eintritt, deswegen. Ich weiß langsam, wo ich herkomme. Das ist doch egal. Nee, ist nicht egal. Doch. Nee, Hamburg. Weil du Türen eintrittst. In Stendaler am Arsch befindenden Innenstädten irgendwie als Neumieter aufputschen ist irgendwie das Der tritt die Türen ein, ich wäre verrückt. Der tritt die Türen ein und klaut Tonkrüge. Ich bin doch kein Neumieter, ich bin seit 10 Jahren. Ein Türeneintreter bist du. Ein Neumieter ist einfach der Begriff dafür. Aber lass mal, der hat jetzt aber ein Problem mit seinen Eltern. Was ist jetzt mit deinen Eltern? Immer auch mit meinen Eltern. Du hast doch angefangen mit deinen Eltern. Ja, was die Alte sagt, dann sperr die raus. Nein. Doch. Nein. Das ist ja hier in Deutschland, da kann hier jeder rennen. Geht weiter, Mädchen. Kann ja wohl nicht wahr sein. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Sag mal. Was ist jetzt mit deinen Eltern? Halt's Maul. Weil du dich bei denen überhaupt nicht gemeldet hast. Und Mädchen sind so total daneben, weil und ich jetzt hab hier nämlich 3 Zettel. Ich habe jetzt hier 4 Probleme zu genau. zu beantworten. Siehst du. Das ist nämlich... Nicht Hörer für Du hast bestimmt Probleme, auch nicht deswegen angerufen, ne, stimmt? Ich bin erst eine Hörerin und habe Antworten, darum geht es. Genau, die hat Antworten, ja. Ja? Hat nicht jeder nur Probleme. Ja, aber vielleicht, ich meine, das ist ja auch ein blödes Konzept, so sich einfach Konzept. Leute rauszusuchen, die ein Problem haben und dann Leute... Blödes Konzept. Eine Lösung haben. Und? Der feine Herr hält wohl Türen eintreten für ein besseres Konzept. Hör mal zu, Kumpel, ja? Du hältst jetzt am besten mal kurz deinen Mund. Ich unterhalte mich nämlich gerade. Ja, du hast doch von mir geredet. Ich rede einfach auch ganz gut. Ich rede sogar über dich gelegen. Naja, genau, da werde ich mich da wohl einmischen dürfen. Moment. Aber nicht jetzt. Na, aber jetzt. Hallo. Die Hörerschaft. Das ist ein freies Land, Deutschland, da kann sich jeder überall immer einmischen. Bitte, sag ihm mal kurz, ja? Herr Saul, bitte. Ja, ist nicht mehr wie früher im Westen, wo man nicht sagen durfte und geduckt gegangen ist. Sondern heute kann jeder immer, wie er will. Wenn du das so empfunden hast damals, dann war das dein Problem, aber heutzutage ist es etwas anders. Ja, man hält sein Maul, wenn man nicht gefragt ist. Verstehst du? Wer hat denn dich gefragt überhaupt? Ich glaube, du musst wahrscheinlich zurück nach Hamburg, weil ich meine, da tut sich gerade eine ganze Menge im Sinne Maul auftun. Ja, das ist schon das auch ist für sogenannte Rentner mit um die Mitte 30 mit. Warte mal, wir müssen ihm jetzt mal schnell über sein Elternproblem weghelfen, ja, dann sind wir los. Genau. Jetzt was mit deinen Eltern? Ja, das sind Arschlöcher. Die haben ja, na und, da kann ich dir auch nichts dafür. Ich hab's gequält und ich hab mir... Hättest du ja noch andere Eltern aussuchen können. Aber vor ein paar Wochen hat mein Alter mit einmal angerufen, also ne, seit ich den kenne, hat er das erste Mal mich angerufen und hat gefragt, ob sie vorbeikommen sollen, weil sie gerade in Stendal sind. Ne, und das ist, oh Gott, Alter. Ne? Ja und? Ja, was soll ich jetzt meine Eltern... Jetzt deine Eltern ohne in Stendal, um Gottes Willen. Der arme Stendaler. Und was? Die? Schön mit so einem Brechstange dabei, oder was? Das sind nicht solche. Und zum Kind. Entschuldigung, das hallo. Auch nicht. Die sehen hallo. Das, die waren schon mal hier und die haben gleich, ne, das war echt, Mann, ey. Ja, das ist alles nachvollziehbar, wenn die Eltern und Mami, Papi aus Hamburg, das ist schon klar, dass das irgendwie ein Stelter dann extrem nervt. Aber, Was war denn jetzt dein Problem, Robert? Nein, Moment! Nur eine Antwort, sondern auch ein ziemliches Problem. Ja, Dr. Jürgen Kotner, einen Moment bitte. Ja, Doktor, ja? Es geht jetzt nochmal ganz kurz um seine eigene Person. Er ist also früh verrentet, ganz offensichtlich. Und vielleicht wäre das für die HörerInnen. Nee, wegen der Eltern, geht um die Eltern. Nein, das doch. Ist jetzt auch nicht auf jetzt. Ja, du hast ja gesagt, geht um deine Eltern. Oh, das ist doch aber vom Tisch, das ist doch klar, dass ja, die das nerven. Nein, das war doch ein Problem. Das Problem war jetzt bloß, dass die Eltern in Stendal waren. Ich finde irgendwie wichtig. Ich glaube eher, ihr Problem ist, dass ich noch hier bin. Oder? Es ist einfach wichtig, dass die Eltern erfahren, was ein Tremor ist und was, warum man deswegen irgendwie früh verrentet wird. Gut, ein Tremor ist ein Körperzittern und das sieht man am besten an den Händen meistens. Und dadurch wirklich äußerst unerotisch. Was? Es ist kein Delirium, Tremens, du musst es erklären, dass es... Nein, das ist nichts von Alkohol oder sowas. Das habe ich schon immer, von Geburt an. Gut. Ja. Von Kindern, ich habe immer gezittert. Aber darüber wollen wir doch jetzt ja nicht reden, wenn wir über die Eltern reden. Ey, Herzchen, Vorsicht. Ja, Herzchen, ja? Ganz vorsichtig. Du kennst meine Adresse. Du bist ruckzuck draußen. Zum Beispiel ist jetzt der Kanal mal zu. Mädel. Wo sind Mädel geblieben? Huch weg. Ja? Nee, ich bin nicht weg und ich bin vor allem auch kein Mädel. Es ging nur darum, dass er das von erwähnt hat und dass es ja durchaus eine Berechtigung ist, um früh verrentet zu sein. Es gibt einfach ein anderes. Ja, ich wollte da seine Frühverrentung nicht in Zweifel ziehen. Das ging um seine Eltern. Will ich stark hoffen, du Dussel. Was ist jetzt mit deinen Eltern? Das sind Arschlöcher und die wollten mich besuchen und ich habe abgelehnt und ich frag mich, wie ich denen jetzt begegnen soll. Ob ich denen nochmal begegnen soll, ob ich das lassen soll und... Na, aber das musst du doch wissen. Was? Ob du denen nochmal begegnen willst oder nicht. Was? Was? Na, wer soll das wissen? Ganz sauber, Junge? Das musst du doch wissen. Ich wollte immer fragen eigentlich, ob du nicht ganz sauber bist. Aber jetzt mache ich's und du hast doch gefragt, ob was hab ich gefragt? Probleme hat. Nee, du hast Probleme. Ja, aber das ist doch aber ein Problem, was du entscheiden musst, ob du mit deinen Eltern oder nicht. Was? Und welche wie soll denn nicht jemand anders entscheiden? Man kann mir zumindest Hilfe geben oder Ey, aber das war eigentlich nur eher so spontan gemeint und ich rufe mal kurz an und werde eventuell durchgestellt. Ja, Herzchen, da siehst du mal. Ich vorher die Ansage von Fritz hier. Hast dich voll hingeritten. Und dann komme ich gleich sofort rein zu dir und werde überfallen von dir. Das ist total gemein, war, dass hier keine Gesichtskontrolle stattfindet, dass man hier einfach in der Sendung ist, wenn man anruft. Ja, ist das fies? Gesichtskontrolle einführen, bevor die Leute reinkommen. Hier die Moderatoren, Alter. Verstehst du? Das haben sie gemacht, Baby. Das ist der Unterschied. Bei dir haben sie es nicht gemacht. Das ist vielleicht der Fehler. Vielleicht sollte man wirklich eine Gesichtskontrolle einführen. Das war schon richtig, dass sie es bei mir auch nicht gemacht haben. Tschüss, Herzchen. So. Mädel! Jetzt ist aber auch wieder so spät, dass jetzt nur noch eine Musik geht. Hallo? Naja, ich hatte eigentlich noch ein paar Anmerkungen zu den HörerInnen davor, aber... Naja, dann, oder du wartest jetzt noch ein Weilchen. Na, dann warte ich halt ein Weilchen. Na, dann wartest du halt ein Weilchen. Bis gleich! Thank you.

Mouse Mars. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, hier war noch jemand in der Leitung. Hallo. Hallo. Hat die junge Frau, hallo? Hat die junge Frau doch aufgegeben? Na, das tut mir leid. So, na dann würde ich mal sagen, dann machen wir lieber schnell nochmal den Band des halbautomatischen Anrufbeantworters, weil ja so viel Zeit nicht mehr ist, um dann vielleicht noch eine allerletzte deprimierende Zusammenfassungsrunde zu machen und dann wäre die Sendung im Grunde auch zu Ende. Anrufen freilich. Anrufen kann man beim halbautomatischen Anrufbeantworter auf jeden Fall noch die folgenden 20 Minuten. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam. 731 39 32. Und das kommt eben dabei raus, wenn man da anruft. Hi, Kutti Schnucki, einfach nur mal ein Küsschen und überhaupt, ciao, ciao, Netti. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Hallo, ist da jemand? Ich traue mich gar nicht zu sprechen. Ist es okay, dass ich mir das, was ich sagen wollte, gleich nochmal sagen will und ich nochmal zurückrufen darf? Bis dann. Tschüss. Den Tenor hat es getroffen. Die Musik ward unterbrochen. Oh, du schöner Götterfunke, Tochter. Freiheit, Freiheit, rief der Mörder. Große Städte sind Unsinn. Sie sind gut, wenn viele Menschen zur gleichen Zeit so lange verarscht werden, bis es letzten Endes nur noch kriminelle Energie gibt. Also erstens mal ist das sowieso schon Unsinn, denn kriminelle Energie gibt es auch auf dem Lande. Beispielsweise die vielen Skandale wie den BSE-Skandal und sowas alles. Oder die westdeutschen Winzer, die haben es mal fertiggebracht, ihren Wein sogar mit dem Frostschutzmittel Ethylenglykol oder so, wie das heißt, regelrecht zu vergiften. Den Wein werden die bestimmt nicht getrunken haben, aber verkauft haben sie. Also wie gesagt, kriminelle Energie, das gibt's auch auf dem Lande. Und was das Verarschen anbelangt, da muss ich unbedingt mal dran erinnern, im Juli 1932, da war Reichstagswahl. Und da hat die Hitlerpartei in Schleswig-Holstein sogar mehr als 50% der Stimmen bekommen. Die Berliner aber, da in Berlin, da hat die Hitlerpartei nur ungefähr halb so viele Stimmen bekommen. Also waren die Dorfbewohner und die Kleinstadt-Spießbürger, die haben sich erheblich mehr verarschen lassen als die Bewohner der Großstadt Berlin. Hallo Kuttner, ich bin's volle. Es geht ja um den Feiertag, der auch schon abgeschafft wurde und es war der Buß- und Bettag. Und ich habe gerade eine Liste mir aufgelistet, wie man zum Beispiel sagt, meine Idole, die gestorben sind. Und ich kann dir ein paar Namen mitteilen. Ich kann nur hoffen, dass du auch auf dem Sessel sitzt und nicht umfällst. Erster Name, Rudi Dutschke, Billie Holiday, Jimi Hendrix, Ulrike Meinhof, Johnny Cash, Joe Strummer, Regine Hildebrand, Willy Brandt, Hildegard Knef. Ich drehe um. John Peel, Wolfgang Neuss, Astrid Lindström, Brian Jones und Walt Disney. Und das Verrückte ist, was ich denke, das letzte Idol, was noch lebt, komischerweise heißt ja Nelson Mandela. Der treibt dich in Südafrika noch herum. Aber das wollte ich dir mitteilen. Buß- und Bettag. Meine Idole sind gestorben. Wen kann ich noch haben? Wen kann ich noch überleben? Oder weiß ich was? Ich weiß auch, welche Blödsinn. Ich klicke jetzt auf. Tschüss. Ja, Kuti, jetzt wollte ich dich endlich mal anrufen und nun wird es hier eine Mutti-Sendung oder was? Na gut, dann werde ich das Wetter versuchen. Ja, Kuti, dann ja. Und Küsschen. Netti. Hey, Kuttner, ich wollte nur mal sagen, findest du auch schlimm, dass jetzt schon überall so ein scheiß Weihnachtszeug gibt? Papperlapapp! Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Ja, hallo, ich wollte mich mal beschweren wegen dieser gottverdammten Mutti-Sendung, die hier die ganze Zeit läuft. Wegen den gottverdammten Muttis komme ich nicht in diese blöde Sendung rein. Ja, also blöd ist sie eigentlich nicht. Ja, auf jeden Fall wollte ich mir hier meinen Frust ablassen, was ich jetzt hiermit auch getan habe. Und ich wünsche mir jetzt einfach noch ein Lied, und zwar irgendwas von The Prodigy. Egal, ob das gespielt wird oder nicht. Gut, okay, hause. Stunde lautlos kreischen, Straße blätze meine Not. Laumann in Silbe bewegen, Laumann nimmt und frisst und schweigt. Laune prescht Fasern über Tag, Jockel schickt den Flügel aus. Der Text ist meine Party und mein Mehl ist kein Messer. Jacke schickt den Vogel aus. Ruhe, Ruhe, kein Ringen. Liedschlag, nächstes Lied, Schläge. Und langsam Text ist Party. Hey, hey, unser Lied. Kolossale Jugend. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Mensch, Judenabend. Schlimmstes. Bitte? Nix? Nee, ich hab dich jetzt hier gehört und war etwas schockiert, dich um diese späte Zeit noch antreffen. Oh, tut mir jetzt aber leid. Ja, tut dir leid? Das glaube ich eigentlich gar nicht. Das hört sich jetzt so gelogen an. Nee, das war nicht gelogen, das war bis ironisch gemeint. Kennst du nicht, wa? Hallo? Hallo. Guten Tag. Hallo. Hallo? Ich bin der Peter. Ich bin der Nico. Ist aber schön für dich. bin die Kuttner. Ja, ich bin der Kuttner, nein, nicht wirklich. Das hat er keinen Bock mehr, der Kuttner. Gibt's ja nicht. Hallo. Hallo. Wer bist du denn? Fritz. Wer bitte? Hier ist Silvia. Aha. Kutti die heute oder nie? Alles klar. Alles klar, heute oder nie? Komm zu mir. Ich warte auf dich. Gut, ich glaube, da will jemand mit dir reden. Ah, Silvia. Ja. Was denn jetzt hier heute oder nie? Na, heute ist doch schon heute. Ja, heute ist heute. Heute ist heute und ich warte auf dich. Möchte ich gerne einladen zum Tee oder zum Kaffee, zum Frühstück. Meinetwegen backe ich dir auch frische Brötchen. Du siehst, das wird eher nischt. Wieso nicht? Weil ich nach Hause muss. Wo ist denn dein Zuhause? Na, in Berlin, ne? Na, das ist ja nicht weit von mir weg. Ja, trotzdem muss ich nach Hause, Silvia. Wartet denn ein Kind auf dich? Deine Tochter ist ja schon groß. Die Frau könnte anrufen, dass du bei mir bist. Kann ja auch mitkommen. Einfach zu mir kommen. Nee, Silvia, da musst du deinen Verlobten anrufen, glaube ich. Nee, der kann nicht von seiner Mutti weg. Ja, dann gehst du zu ihm. Nee, kann ich auch nicht mehr jetzt nachts. Mit Fahrrad fahren. Klar, schöne. Ich werde noch die Menschen um mich haben jetzt. Schöne Thermoskanne Tee. Ah, dann ruf ihn doch nochmal an. Ruf dich ja an jetzt. Nee, ruf mal lieber den. Ich will ihn ja nicht mehr wecken jetzt. Ich wollte dich doch endlich mal sehen nach ein paar Jahren. Ruf mal deinen Verlobten an, Silvia. Ich wollte dich doch sprechen, weil ich deine Stimme so mag. Aber das können wir jetzt nicht machen. Ich weiß, wie du aussiehst. Wir haben uns ja schon ein paar Mal gesehen. Total niedlich, oder? So ein kleiner Süßer. So ein Süßer. Silvia, ab in die Falle. Schlaf schön, ja? Nee, ich komme doch. Tschüss, Silvia. Gute Nacht. Schlaf schön. Gut, ne? Ja. Kommst du mir zum Kaffee? Hau ab hier. Ach, Mann. Mann, jetzt ist Schluss. Okay, dann wünsche ich dir eine gute Nacht, oder? Ja, danke. Alles klar. Tschüss. Tschüssen. So, hier sagen wir auch nochmal Tschüss, wa, oder? Tschüss, Kuttner. Genau. Tschüss. Tschüss, Kuttner, ich bin's, Wolle, tschüss. Wolle, schlaf schön. Du auch. Genau. Hast du Silvia angerufen? Selbstverständlich. Na, dann ist gut. Brotfest. Ciao. Dir auch, tschüss. Hallo? Brotfest, ja, hallo, ist aber auch noch nicht, oder? Ah ja? Was? Ja, nee, Brotfest ist ja noch nicht, wollte ich bloß sagen. Nee, das dauert noch eine Weile. Kannst du jetzt noch nicht so sagen. Das ist ja noch einen Monat hin. Genau. Ich würde mal sagen. Wenn du sagst, Brotfest könnte einer falsch verstehen. Vielleicht meinst du irgendwas anderes. Ich sag mal, wir machen jetzt Schluss. Tschüss. Ja, aber jetzt ist wirklich Schluss. Genau. Tschüss. Naja, gut. Hallo, tschüss. Ja, hallo. Ich wollte doch mal, du hast ja vorhin eine Zusammenfassung angesprochen. Na, willst du eine Zusammenfassung machen? Ja. Also na, dann mach. Die Sendung war im Großen und Ganzen eigentlich sehr gelungen. Na, ein paar kleine Kleinigkeiten, na, die waren nicht so ganz so toll. Aber, ja, war doch echt gut. Heute Abend. Großes Lob nochmal. Dann wollen wir dabei belassen. Ich danke dir für den Anruf. Sage hier Tschüss und würde jetzt, sagen wir mal, genau, noch ein Liedchen für Silvia. Silvia, hör dir das an. Ist für dich. Jeder braucht einen, der einem sagt, dass man toll ist. Jeder braucht mindestens einen, doch besser sind zwei. Jeder braucht zwei, denn wenn der eine mal weg muss, hat man noch immer den anderen dabei. Mit dir ist jeder Spaziergang ein Open-Air-Festival. Das sagt er wirklich und er sagte auch, die Zeit vergeht viel zu schnell. Und sie dachte bloß, wie werde ich ihn los, ohne ihn arg zu verletzen. Sie kamen an eine Bushaltestelle und sie schlug vor, sich zu setzen. Und als sie saßen,